Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Ja, heute eine etwas dünner Besetzung. Der Sommer ist ausgebrochen. Die Leute sind alle am Grillen wahrscheinlich oder so. Abel ist im Wald. Aber das soll uns nicht daran hindern, die Perlen der letzten Woche zu gutieren. Und hier ist er. Das ist ein brandneues das Ding, ne? Unser Spot zur Europawahl. Kommt zusammen, macht Europa stark, sagt die Nicht SPD. gut. Ich will ein starkes Europa. So Europa ist die stark wie Antwort. Macron. Was ist denn die Es Frage? ist. Europa ist die Antwort. Die Frage ist, warum? So. Ja gut, dann fahre ich mal ab. Europa. Alle reden über Europa. Aber was ist eigentlich dieses Europa? Ein Wirtschaftsraum? Eine Freihandelszone? Der Euro? Nein, Europa ist viel mehr. Okay. Dieses Abfeiern von Klischees, diese Identitätspolitik bringt nichts als Klischees hervor. Und hier werden sie einmal so abgefeiert. Alle Ja, zum nötigen Dazu. Klischees. Also müssten sie irgendwo noch Pfeile dran machen, wie viele Leute hier in der Menge jetzt noch trans sind, vielleicht, oder so. Oh. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass die EU auch das Küssen erfunden hat. Das haben doch diese Rechtspopulisten einfach vertuscht. Na, der erste Kuss im amerikanischen Film war zwischen James T. Kirk und Lieutenant EU-Hurra. Also, weißt du Ach so, stimmt. doch. Hat das Komitee so festgelegt. Europa, das bin ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Die Jungs nicht. Das ist Ich. ein Mädchenvorname. Ja! Das ist ein Mädchenvorname, das können die Jungs können nicht Europa sein. Aber, typisch Männer, ne? Mit der Axt und mit dem Hammer und dann kommen die kleinen Kinder, die das natürlich alles viel besser können. Und Europa sein wollen mit dem, mit der Axt alles einreißen oder was? Ich bin Europa, was machen Sie hier? Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch. Ich bin Europa. Das muss so sein. Hammer ist auch Europa. Sie kommen jetzt mit, Europa ist die Antwort. Europa, das sind wir. Europa muss für uns da sein, für die Menschen. Ein starkes Europa. Ein soziales Europa. Für ein Europa, das zusammensteht. Und sich nicht auseinandertreiben lässt. Nicht von den Populisten. Nicht von den Tweets mächtiger Männer. Nicht von den Rechten. Wir sind die Zukunft. Wir sind. Habe ich zu viel versprochen? Das ist wirklich, das könnte ein SED-Werbespot sein. Genauso weltfremd und alles ist toll, wenn wir in Europa sind. Ja? Sei auch du Europa. Dann wird alles schon irgendwie werden. Ist egal, was du dir ausmalst, was da am Horizont für Konflikte sein könnten. Wenn wir Europa sind, dann ist alles Schubidu und die Kinder sind auf dem Spielplatz und du trägst eine Mütze und oh, wird Also wenn die schön. alles täuschen, sind die Spots, ist der Spot ziemlich ähnlich den Spots, die sie früher gemacht haben bei den vergangenen Wahlen. Auch von der Machart eben her, mit diesem Ranzoom an die Gesichter und so weiter. Ja, aber das Nicht ist ja so eingegangen. eigentlich Standard inzwischen alles, dass alles aussieht wie aus der gleichen irgendwie Werbekiste. Werbeagentur. Ja. Wir sind Europa. Wir sind stark. Kommt zusammen für ein starkes Europa. Am 26. Mai SPD wählen. Jetzt auch nicht hoffen. Aber würde das bedeuten, dass sie dann nicht mehr Ministerin sein kann? Ja, ne? Wenn sie Ja. als Ach so. was kriegen wir denn dann? Ist die Horrorfrage Gute eigentlich, ne? Frage, ja. Schlimmer kann es Frau kaum nicht Nahles werden. könnte wieder Bock auf sowas haben oder so. Der Maas vielleicht noch, der hat ja Übung oder so. Der Mars. Der kommt dann oder wieder als Justizminister. Die loben die Uschi da hinweg. Aber ich glaube, der Mars hat keinen Bock mehr auf Justizminister. Das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen mit den ganzen Frauenverbänden, die ganze Zeit auf seiner Türschwelle stehen und sagen, gib, gib, gib. Hm. Ich glaube, das war nicht so cool. Dann lieber so ein bisschen lässiges Rumjetten, wo er so sportlich aus dem Flugzeug raushüpfen kann und so. Der guckt doch keiner so genau und so, ne? Ist ja also weit weg, ist klar. Stimmt schon. Genau, ich glaube, das ist besser. SPD, uah. Lol, SPD. Ja, diese Story, also das Einzige, was mich an dieser Story wundert, ist, dass das so eine riesen Story jetzt nochmal wieder geworden ist, weil eigentlich ist das eine uralte Geschichte mit der SPD und dem Atheisten-Arbeitskreis, wie er dann immer so genannt wird. Also generell geht es halt darum, dass man in der SPD halt diverse Leute dafür sind, dass man Staat und Kirche trennt oder zumindest mehr trennt. Und die haben dann im Prinzip diesen Arbeitskreis da gegründet, der aber nicht anerkannt wurde. Und das ist schon seit Jahren ein Thema. Wir, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal behandelt, das Thema. Und diese Woche ist es irgendwie nochmal wieder aufgepoppt. Und ich glaube, das lag im Zusammenhang damit, dass irgendjemanden von dem Parteivorstand aufgefallen ist, dass die Leute auf ihrer Webseite quasi auch geschrieben haben, dass sie ja SPD-Mitglieder sind, die sich für Trennung von Staat und Kirche einsetzen. Und das gefällt den Leuten auf jeden Fall nicht, weil, wie das der Sigmar Gabriel damals gemeint hat, als es darum ging, halt um die Anerkennung zum ersten Mal, so, ja, das wollen wir ja alles nicht und deswegen erkennen wir auch diesen Arbeitskreis nicht an. Also, SPD, Atheisten. Und wir hatten auch, glaube ich, vor einer ganzen Weile schon mal auch so ein ganz merkwürdiges Interview mit einem der, also wo jemanden die Mitgliedschaft in der SPD nicht genehmigt wurde, weil man den Namen irgendwie ergoogelt hatte und herausgefunden hat, dass diese Person halt auch sehr, politisch engagiert war für Trennung von Staat und Kirche und die Leute dann gemeint haben, so, was ist das denn für einer und oh mein Gott. Ja. Das ist eines der vielen Labels, dass die SPD sich so aufklebt und nicht so richtig einhält, ne? Nicht so richtig einhalten möchte. Nö, das wollen sie halt nicht, Trennung von Staat und Kirche, weil die das halt wollen, kriegen sie es halt nicht. Und dieser Vergleich mit irgendwie diesem muslimischen Arbeitskreis und christlichen Arbeitskreisen, die es da gibt in der SPD, der hinkt halt so ein bisschen. Insofern, weil, ja, also du müsstest jetzt hingehen und sagen, wir wollen irgendwie einen humanistischen Arbeitskreis oder so, aber das wollen sie halt nicht, sondern die wollen halt eben, dass dieser ganze Religionszirkus aus dem deutschen Staat mal ein bisschen verschwindet. Und das gibt es ja in diversen Parteien. Also bei den Grünen gibt's halt auch so einen Arbeitskreis Säkularisierung oder wie sie sich nennt. Und bei der SPD gibt es den halt eben nicht, weil sie halt sagen, nee, unsere Beschlusslage ist, gibt's nicht. Also. Aber was hier auch wieder unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass es ja nicht nur die Atheisten sind, sondern auch die Agnostiker. Ne? Das finde ich ja eigentlich noch frecher, weil der Agnostiker. Ja, das ist ein rotes, Zwischending, das ist ein rotes, wo man eigentlich Tuch nicht. Mir. Das ist ein rotes Tuch, das will ich jetzt lieber nicht hier durchdiskutieren, weil darum geht es ja auch eigentlich bei dieser Sache gar nicht. Das Problem ist halt diese Trennung von Staat und Kirche. Bei der aber Sache. Das war doch ein Arbeitskreis von Atheisten und Agnostikern. Das ist in sogar der ein SPD. Arbeitskreis, wo du auch als Christmitglied werden darfst, wenn du halt eben für die Trennung von Staat und Kirche bist. Hm. Ja. Hallo? Ja. War der von mir? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, der war von mir. Den haben ziemlich viele Leute gelesen, denke ich. Mal wieder die NZZ, so der Westfunk sozusagen. Neil Ferguson, einer der wichtigsten Historiker der Gegenwart, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Abel würde da jetzt wahrscheinlich wie ein Wasserfall drüber reden können. Oder vielleicht Price, weil Price ist ja auch da. Kennst du den guten Mann? Ja, der sagt mir was, aber ich will erstmal hören, worum es geht. Er spricht halt zum Beispiel über Jonathan Haidt und Coddling of the American Mind. Und das Kuscheln des amerikanischen Geistes ist zweifellos viel folgenschwerer als dessen sich verschließen. Es geht dabei nicht um ein intellektuelles, sondern um ein moralisches Problem. Die Hypersensibilität von Studenten. Aus Angst, Ideen könnten schmerzen, wollen sich die jungen Leute mit ihren unangenehmen Ideen gar nicht mehr beschäftigen. Studenten sind zu Schneeflocken geworden, die man vor gefährlichen Gedanken beschützen muss. Und das an Universitäten, die es letztlich nur zu dem einzigen Zweck gibt, dass ein freier Ideenaustausch stattfindet. Die Korrektheit siegt über die Wahrheit, aber es ist doch letztlich nur eine kleine Minderheit von Studenten, die diese Agenda publikumswirksam vorantreibt, das sagt der Herr von der NZZ. Sicherlich eine Minderheit, aber eine machtvolle. Viele Professoren und Verwalter sind längst eingeknickt. Und hier rühren wir an das eigentliche Problem, das ich in Anspielung auf Bloom gern das Sich-Verschließen des amerikanischen Campus nennen möchte. Nicht nur die Geister einzelner Individuen machen dicht, nein, die Institutionen selbst beginnen sich abzuschotten. Das, also eigentlich könnte man auch sagen, sie haben irgendwen von den Weltraumaffen interviewt, weil das sind ganz viele Sachen, die wir ja auch schon mit im Zusammenhang mit der amerikanischen Uniszene seit Jahren hier durchkauen. Ne? Hat es ja auch schon genug Beispiele für gegeben. Also ja. Repressive Maßnahmen und so, ja. Ja, ich sag mal, das kann man ja nicht mal nach Amerika ziehen. Also diese Aussage, Kommunisten hingegen sind moralisch einwandfreie Sozialdemokraten. Also die stimmt in Deutschland ja sicherlich auch. Und als Rechter bist du potenzieller Nazi. Ja, also generell zu Niall Ferguson, es ist ein akkurater Historiker, was die größere Vergangenheit angeht, auf jeden Fall. Aber er mischt sich halt auch schon ein bisschen in den politischen Diskurs ein. Ich weiß jetzt nicht, was der Ebel von ihm hält. Aber ich fand beispielsweise die Chroniken von Niall Ferguson über die Rothschild-Familiendynastie aus historischer Sicht halt sehr interessant. Und er schwimmt immer so ein bisschen gegen den Mainstream, sagen wir es mal so. Und das ist so die allgemeine Einordnung zum Niall Ferguson. Also ein Historiker, durchaus akkurat, aber der hat auch kein Problem, mal ein bisschen kontroversere Themen anzugehen. Ja, aber er bemängelt ja auch so ein bisschen den Thema. Lässt sich auch nicht das Wort verbieten. Mhm. Da gab es auch schon einige Kontroversen um den, weil der halt auch, ich habe es ja gesagt, der ist ein Chronist von den Rothschilds gewesen. Allein da gibt es ja so viele Kontroversen. Könnt ihr euch ja vorstellen, was der da für einen Backlash bekommen hat. Aber rein historisch akkurat. Und ich meine, das sind so, er spuckt eigentlich an einer Tour auch einfach Gamergate-Positionen aus. Das finde ich halt auch besonders lustig. In den 80er Jahren hieß das Vielfalt an Ideen, Positionen, Zugängen. Heute heißt es Diversität von Hautfarben, Geschlecht, sexuellen Präferenzen. Die neue Diversität ist das Gegenteil von echter Vielfalt. In ihrem Namen werden all jene diskriminiert, die nicht der gewünschten Weltanschauung entsprechen. Wer sich dagegen ausspricht, wird von den Vorkämpfern der sozialen Gerechtigkeit, ich weiß nicht, was er da auf Englisch gesagt hat, Vorkämpfer der sozialen Gerechtigkeit, als Rassist hingestellt. Er wird vom Mob in den sozialen Netzwerken niedergeschrieben oder wie James Damore bei Google entlassen. Ja. Finde ich schön, dass jemand mit einem gewissen Gewicht inzwischen die Sachen auch so deutlich ausspricht. Freut mich mal wieder. Er hatte doch einen Vergleich dabei, dass er gesagt hat, als Konservativer bist du ein Rechter oder Nazi und alle anderen bezeichnen sich selber, weiß ich nicht, als Liberal oder so. Gut, das ist in Amerika halt so. Ne? Und spätestens jetzt, ich glaube, wir können uns sparen, den Abel zu fragen, wie er den Mann findet. Aber was lange verborgen blieb, war die Tatsache, dass die Linke schon damals sehr erfolgreich, also in den 80ern, erfolgreich einen kulturellen Kampf gegen das Establishment führte. Unterstützung dafür fand sie in der Frankfurter Schule, in Michel Foucault und der French Theory. Und irgendwann wurden die Jammer- oder Beschwerdestudien als Disziplin erfunden. Also, ich denke, Abel würde ihn mögen. Ja, ich denke mal auch, dass der Abel ihm zustimmen würde, aber wie bei allen Quellen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was der Herr beispielsweise auch manchmal gemacht hat, ist, der hat, da gibt es auch irgendeinen Begriff für, den der Abel bestimmt wusste, aber der hat manchmal historische Analysen von Tatsachen gemacht, die es gar nicht gibt. Er hat aber auch nicht gesagt, dass es so gewesen wäre, sondern er hatte nur quasi gesagt, okay, wenn es damals so gewesen wäre, wie hätte sich dann die Zivilisation, die Geschichte anders entwickelt? Counterfactual History lese ich hier gerade. Ja, aber das ist doch ein ganzes... Also er hat solche Gedankenexperimente auch öfters mal gemacht und deswegen ist er auch sehr oft in die Kritik gekommen. Aber nochmal, er ist halt, das ist total getrennt von den anderen historisch akkuraten Sachen, die er macht. Und ja gut, ich meine, er ist in der Politik unterwegs und deswegen den Angriffen wahrscheinlich auch ausgesetzt. Und wer weiß, was ihn jetzt getriggert hat, dass er ja sich so weit aus dem Fenster lehnen musste mit sowas. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja letzte Woche diesen Skandal in Amerika mit den Hochschul-Ivy League-Einschreibungen, wo die Eltern halt Geld gespendet haben und nur deswegen sind die Schüler reingekommen. Universitätsauswahlkriterien total umlaufen und so weiter und so fort. Und hier, das wollte ich einfach nur sagen, das gibt es auch in die andere Richtung, und zwar Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder auf eine Militärakademie gehen oder zum Militär gehen, wo die beispielsweise wissen, okay, ich will nicht, dass mein Kind zur Armee geht, und mein Kind ist nicht dumm, das heißt, wenn es kein Offizier werden kann, wird es wahrscheinlich sich dagegen entscheiden, zur Armee zu gehen, und deswegen werden quasi solche Military Academies quasi teilweise bestochen, dass die Kinder die Auswahltests nicht bestehen. Und das Spektrum reicht hier halt auch wirklich von einfach irgendwelchen komischen Gründen bis hin zu, die Termine werden verschoben und irgendwelche Leute werden angeheuert, die dann irgendwie die Sportexamen da machen und fehlschlagen oder so weiter und so fort. Das einfach nur als Gegenstück zu dem, was wir letzte Woche hatten, wo die ganzen Eltern halt alle Leute bestechen, damit die Kinder auf die Ivy League Unis gehen. Teilweise bestechen die Eltern halt auch, dass die Kinder nicht das machen dürfen, was sie wollen. Zum Militär gehen beispielsweise. Kann man ja so oder so sehen. Vielleicht machen das viele Kinder auch als Akt der Rebellion gegen ihre Eltern. Okay. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen mies. Naja. Das ist eine wunderschöne Überleitung übrigens, Price. Mit den Eltern und den Kindern rebellieren und so. If you think safe spaces don't belong at rock shows, you don't know rock at all. Ja, also... Moshpit ist jetzt Safe Space, ja? Nee, das hört sich für mich so an wie Record Companies, Rock Music Fans don't have to be your audience. Rock Music Fans are over. Weil alle hören jetzt Rock, weißt du? Es ist nicht mehr so, dass das nur eine Minderheit tut. Alle hören jetzt Rock, deswegen muss der inklusiver werden und muss Safe Spaces bieten. Das ist so ein typischer U-Boot-Artikel. Er fängt erstmal ein bisschen an, über Geschichte zu erzählen. Punkbewegung in Amerika, CBGBs, solche Dinge. Iggy Pop, der sich mit einem Bleistift malträtiert hat. Leute, die auf die Bühne geschissen haben und so weiter und so fort. Und dann verschwindet aber das Ethos mit den Jahren immer weiter und heute macht der Drummer von Nirvana Stadion Rock und so bla bla bla bla bla. Baby Boomer, die muss man auch noch kriegen, die ziehen ihren Kindern Ramones Shirts an und der Typ von Sonic Youth macht komische, komplizierte Musik für College-Professoren. Aber Punk, das war eigentlich ein Safe Space. Ist dann nämlich, also das, nach dieser ganzen geschichtlichen Abhandlung und dem Anschiss gegen die Mainstream-Kultur kommt dann, aber Punk war eigentlich ganz anders. Mhm. Ja. Und es gibt heute halt auch eine Bewegung im Punk wohl, die wirklich halt so Safe Spaces und so, wo dann irgendwie alle segregiert stehen, keine Ahnung. Ja, Frauen nur bei Frauen und Männer nur bei Männern oder wie auch immer, die da segregieren. Widely accepted by performers. Ja, weil und zum Beispiel, es gibt ganz tolle Künstler, die schimpfen dann ihre Zuschauer aus, wenn sie den weiblichen Vorbands nicht genug Respekt zollen und so. Und wenn du dich dem widersetzt, dann verstehst du es halt nicht. Ja. Ach ja, tja. Lustig auf jeden Fall. Also ich als Abonnent habe auch hohen Anspruch an meinen Punk. Bitte in jeder Spielzeit gute Unterhaltung bieten. Mann, ey. Ich, aber auch dieses Verklären von einer alten Subkultur zu was sie nicht war. Punk war nicht irgendwie... Da waren alle gleich im Sinne von alle haben sich gegenseitig Arschloch genannt und Wichser und wie auch immer. So, das war die Gleichheit. Da war nicht die Gleichheit, aber den Spruch darfst du jetzt nicht sagen, weil da fühle ich mich, nee. Da hat man dann einen fieseren Spruch zurückgehauen. Das war Punk, aber sicherlich nicht irgendwie blaue Haare haben und einen Safe Space brauchen. Das war kein Punk. Also ich bin in den 80ern halt, da habe ich so meine von 10 bis 20 Jahre durchlebt. Also ich bin nicht wirklich jemand, der Punk aus erster Hand mitgekriegt hat, aber ich habe Punker aus erster Hand mitgekriegt. Und die waren nicht so, wie ihr denkt, liebe Schneeflocken. Die waren nicht eure Urgroßväter. Die waren ganz anders. Die waren ganz anders als ihr. Und deswegen finde ich das auch Blödsinn, das heute so zu machen. Wenn, ich meine, ein Safe Space auf dem Rockkonzert. Was kommt als nächstes? Irgendwie Boxkämpfe, wo du dann auf Wunsch so eine Blende vor deinen Sitz kriegst, damit du die Gewalt nicht siehst? Oder was? Das ist so irrsinnig. Auf Konzert so, oh, Entschuldigung, ich habe dich angetanzt. Das tut mir leid, ich wollte nicht in deinen Safe Space eindringen. Tja, ich frage mich, was Slipknot dazu sagt. Und ob man das verstehen kann, das Gekreische. Naja. Ich war bei R.E.M., irgendwie auf der Lorelei, genau. Und wir haben halt getanzt, ich und meine damalige Freundin. Und irgendwann meinte der Typ hinter uns so, übrigens, du bist mir jetzt zum dritten Mal auf den Fuß getreten. Und wir haben ihn einfach rausgelacht. Also, ich wollte es überhaupt nicht glauben. Was will er von mir? So, kann ich da nichts dafür, dass du da rumstehst wie ein Stock? Alter Schwede, Safe Space ist ein Rockkonzert. Ja, kommen wir mal wieder zum Southern Poverty Law Center in Amerika. Die haben eine kleine Selbstreinigung durchgemacht und haben einen ihrer Gründungsmitglieder geschasst. Ja, Southern Poverty Law Center ist ja im Endeffekt so eine Institution in Amerika, wo sehr viele Leute sich drauf berufen, weil die immer so Guidelines rausgeben, was ist Hate Speech, was sind Hate Groups, auf welche Leute muss man achten und so weiter und so fort. Sind durchaus sehr kontrovers gewesen in der letzten Zeit. In den letzten Jahren. Ich will denen gar nicht absprechen, dass die ursprünglich mal ordentlich gearbeitet haben, aber ich meine, politisch sind die auf jeden Fall gefärbt in den letzten Jahren, das kann man nicht anders sagen. Und ja, dieser politischen Färbung ist jetzt halt im Endeffekt auch eins deren Gründungsmitglieder abhanden gekommen. Ähnlich wie bei Greenpeace, die jetzt ja auch einen ihrer Gründer verleugnen, weil der nicht mehr hundertprozentig alles mitträgt, in welche Richtung die Institution unterwegs ist. So verhält es sich bei dem Herrn hier auch. Intern wird gemunkelt, dass der quasi eine Kultur im Southern Poverty Law Center gefördert hätte, dass quasi alle Leute, die Verantwortung tragen, nur Weiße sein können und nur zuarbeiten quasi für alle anderen übrig bleiben würden. Inwieweit das der Realität entspricht, kann man nicht wirklich nachprüfen. Viele Leute sagen, dass das teilweise so die Struktur ist, die da halt vorherrscht im Southern Poverty Law Center. Aber ob das gewollt ist oder ob das normal gewachsen ist, sei mal dahingestellt. Aber aufgrund dessen ist der Herr jetzt quasi geschasst worden und er selber sagt, ach ja, ich denke mal, dass die Leute wissen, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es keinen anderen Anlass gegeben hat, den Herrn zu schassen, außer dass er sich in letzter Zeit doch ab und zu mal ein bisschen kritisch geäußert hat, weil das Southern Poverty Law Center ja in der Vergangenheit auch einige sehr starke Fehltritte gemacht hat. Ich erinnere nur daran, dass der Majid Nawaz auf eine Islamisten-Fundamentalistenliste gesetzt wurde von denen, was so komplett das Gegenteil der Realität entspricht. Und da mussten die sich halt sehr für entschuldigen, medienwirksam und da kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich würde einfach mal sagen, das Southern Poverty Law Center hat einfach jegliche Reputation mittlerweile verspielt, meiner Meinung nach. Ja, wenn sich da was ändert, dann vielleicht hauptsächlich zum Guten. Also anders geht es ja kaum. Ja, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Es gibt ja hier in Deutschland auch so ein paar Institutionen, die holier than thou sind. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch manchmal so ein paar, vielleicht zerfleischen die sich auch ein bisschen gegenseitig und verlieren dadurch ein bisschen an Macht. Wenn es doch mal sonst... Gerade durch diese Aktion, und ich erwähne auch nochmal Greenpeace, die sich von ihrem Gründer, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht parat habe, auch distanzieren. Diese beiden Aktionen, die haben den Unternehmen, ja, es sind ja Unternehmen, Institutionen sind das ja nicht, die haben den massiven Reputationsschaden zugefügt und ich hoffe, dass die Leute mittlerweile mal auf den Trichter kommen, dass das keine neutralen Institutionen sind und dass sie ihren ursprünglichen Auftrag nicht mehr wahrnehmen, sondern dass sie halt politisch gefärbt sind. Was ich mir toll vorstellen würde, wenn wir in Deutschland mal so einen Skandal hätten und dann vielleicht über jemanden rauskommt, der so eine Holier Than Thou, wie du es nennst, Stiftung leitet, dass der vielleicht bei der Stasi war, vielleicht sogar als IM, dass der Leute ausspioniert und Berichte angefertigt hat oder so. Ja, nicht, was dann bei uns los ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Ne? Da werden meine, wahrscheinlich Köpfe rollen. Hier spielst du natürlich auf die Aneta Kahane an. Die Verbindung hast Skandal. Du genommen. Ne? Das hat alles gehört, Frau Barley. Und immer wieder übergangen wird, aber das ist ja mittlerweile schon so ein Running Gag. Weil das zeigt ja nur, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Maß. Tschüssi, Alexa. Auch schon mal, also ich, das ist so ein, es ist Neues, okay, das scheint so eine Art Weiß für geistige Arme zu sein, ich weiß es nicht. Tschüssi, Alexa ist schon mal ein sehr guter Punkt, wenn man eine Überschrift schreiben will, das finde ich schon mal gut. Die erste genderneutrale Stimme für Sprachassistenten ist da. Ja, ist schon mal ein großes Versprechen, Clickbait-mäßig gesehen. Darunter haben wir dann ein Bild, wenn du ein Stück runter scrollst, haben wir das Bild einer Regenbogenflagge in einer deutschen Fußgängerzone. Und dann wird groß aufgemacht, Meet Q ist die erste genderlose digitale Stimme der Welt. Die Kreativagentur von Weiß namens Virtue, das war mir bisher auch nicht bewusst, dass sie eine Kreativagentur haben, haben jetzt eine Stimme entwickelt, die geschlechtslos ist. Ja. Wahnsinn, oder? Wie viel von euch haben sich schon mal überlegt, Alexa ist mir zu weiblich? Ja, nehme ich vielleicht lieber mal was Genderneutrales, oder? Also es geht, natürlich wird dann... Moment mal, das ist doch jetzt nicht Postel irgendwo da. Nee. Die haben wirklich was gegründet, was sich Virtue nennt. Ich meine, Weiß und Virtue sind halt... Ja. Also würde ich meinen... Das Gegenteil, ich meine... Ja, natürlich. Geil. Aber es ist doch nicht der 1. April gewesen, also. Dann wäre es irgendwie... Also es ist hier auch ein Video, wo am Ende dann diese Stimme auch erklingt, aber das lohnt sich wirklich nicht dafür, die Seite aufzurufen. Darunter kommt dann halt der Absatz, der die Message enthält. Jetzt, bis jetzt triefte die Sprachassistentenszene ziemlich von Stereotypen. Autoritäre Rollen, etwa in der Banken- oder Versicherungsbranche, werden grundsätzlich von männlichen Stimmen gesprochen, während die dienstleistungsorientierten Assistenten wie Alexa weibliche Stimmen verliehen werden. Wie es sich für eine stereotypische Sekretärin eben gehört oder so. Also deswegen dafür, haben die das gemacht. Ne? Ich bin dafür, dass die Sprachassistentenszene erwachsen wird. Ja, ich finde auch. Ich finde, Benutzer von Sprachassistenten müssen auch gar nicht eure Zielgruppe sein. Nee. Die sind over. Definitiv nicht. Wie viele, ich meine, es ist schön, ist auch gut, macht das. Ja, aber wie viele Leute gibt es eine Nachfrage, die in irgendeiner Art und Weise die Entwicklungskosten deckt, ist ja eigentlich auch so eine Frage. Ich verstehe schon, ihr macht das aber nicht aus den Gründen und den Gründen, ihr macht das, um Werbung für Weiß zu machen im Endeffekt. Und da steckt ihr dann Geld rein, um das zu machen und dann selber drüber zu berichten, oder was? Ja, die machen das, damit die Nachfrage nicht einbricht, wegen Shaming oder sowas, ne? Nee, aber ist doch irgendwie komisch, wenn die Kreativagentur von einem Presseerzeugnis ein Projekt macht und da wird Geld reingesteckt. Und dann verdient aber die Mutterfirma daran, dass sie darüber schreibt, sozusagen. Ist auch noch und eine Headline hat. Dann. Ist das irgendwie komisch. Ja, naja. Ich sehe das hier schon kommen. Dann steht da so eine Art Echo-Dot bei dir auf dem Tisch, ist aber viel zu groß und klobig. Dann drückst du dann auf den Knopf und die Kassette dreht sich los. Und dann kommt nur so ein Rauschen. Und dann hast du da die Aufseherinnen stehen, die sagt so, hört ihr die Geschlechtsneutralität? Und dann das Beste, also was mir an dem Artikel richtig gut gefallen hat, dafür musst du noch ein bisschen scrollen. Das sehen, glaube ich, die Zuschauer noch nicht. Unten der Absatz. Weil dann zerlegt er sich in 100 Teile. Und wenn man nur Sekunde länger drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich eh total schwachsinnig, einem Elektrogerät ein Geschlecht zuzuordnen. Uns ist ja vollkommen wumm, ob unser Wasserkocher jetzt männlich oder weiblich ist. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die sich darüber Gedanken machen würden. Ja, aber so, ich meine, warum schreibst du dann den Artikel? Warum habt ihr so viel Geld in den... Weil da eine Stimme rauskommt aus dem Ding. Das ist eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich. Und aber es ist doch weiterhin ein Elektrogerät. Ja. Das ist ja fast, als würde man sagen, du objektifizierst echte Frauen, wenn du ein Videospiel spielst, in dem die Mädels wenig anhaben. Ja, also objektifizieren, das ist ja, objektifizieren, das ist ja broke, ne? Also richtig woke ist mittlerweile, wenn du die Objekte frauifizierst, ja. Wow, das ist so wie in den japanischen Comics, wo die Panzer irgendwie kleine Schulmädchen sind, oder was? Genau. Okay. Da sind wir eigentlich dann full circle, oder? Jetzt hast du es verstanden. Ja, ich hab's wieder getan. Ich hab's wieder getan, ich geb's zu. Aber es ist auch wieder hier Genie, da Genitalien von Margarete Schuchowski. Mit den vielen feministischen Debatten wächst die Panik mancher Männer, die Kontrolle zu verlieren. Zu viel weibliche Sexualität, zu viele Vulven. Das fürchten Rechte wie auch linke Intellektuelle. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, über Slavoj Žižek und den und viele andere Sachen hebt sie hier ab. Erstmal geht es um ein Buch von der Philosophin Kate Mann, Die Logik der Misogynie. Eine der Hauptthesen eines Mannes ist, dass man Frauenhass besser versteht, wenn man ihn nicht als Eigenschaft einzelner Personen betrachtet, sondern als systematisches gesellschaftliches Phänomen. Eine solche Feindseligkeit muss nicht zwangsläufig eine unmittelbare Grundlage in der Psyche des einzelnen Akteurs haben. Institutionen und andere gesellschaftliche Umgebungsfaktoren können ebenfalls selektiv abschreckend, eisig oder feindselig gegenüber Frauen sein. Eine relativ simple Einsicht, die in der Diskussion zum Equal Pay Day viel hätte helfen können. Ah ja. Auf Twitter hatten wir die Diskussion, ob das jetzt gegen alle Männer geht oder nur gegen Zizek und Petersen oder so. Vielleicht mal gucken. Da mal drauf achten. Apropos Genies und Leid. Die Fülle neuer feministischer Publikationen ist nicht für jeden erträglich. Auftritt Slavoj Žižek. Stop in the name of love, so könnte man seinen Text in der NZZ übertiteln. Wenn er nicht schon den wenig subtilen Titel hätte, soll denn nun auch alles Erotische entzaubert werden? In was für langweiligen Zeiten leben wir eigentlich? Der Philosoph ist entsetzt von der Vielzahl neuer feministischer Werke, die sich mit dem weiblichen Körper beschäftigen. Hier ein Buch mit Vulva-Bildern, dort Workshops über weibliche Genitalien, Hölle. Manchmal sind es eben doch einzelne, sehr konkrete Akteure, die es nicht gut verkraften, wenn Frauen tun, worauf sie Lust haben. Die Frauen wollen sich also die Vulva zurückerobern und das ist natürlich frech ohne Ende. Das hat sie nicht gesagt, ne? Zizek zählt als Beispiel ein Buch der bereits oben genannten Liv Strömquist auf. Auf Deutsch heißt es Der Ursprung der Welt, eine Graphic Novel, die hatten wir auch mal im Programm, glaube ich, zur Kulturgeschichte der Vulva und der Menstruation. Es geht darin um alle möglichen Tabus im Zusammenhang mit Genitalien, um Klassiker der Tamponwerbung, immer mit blauem Blut, nie mit rotem, um Schönheitsoperationen bei Männern, untenrum alles größer, bei Frauen alles kleiner und dann bla bla bla bla bla. Also würde ich sagen, Zizek sagt, schwierig da noch einen hochzukriegen. Also sie sagt, sie findet das alles ganz toll. Mehr Frauen, mehr Freiheit und so. Und Zizek kriegt deswegen keinen mehr hoch. Und das ist aber sein Problem. Und mein Lieblingssatz war, Zizek fragt eigentlich, soll man Exkremente jetzt auch entmystifizieren und entfetischisieren? Das müsste man doch jetzt konsequent zu Ende führen. Und dann sagt Margarete, so interessant, wo es doch allen Studien zufolge immer noch Männer sind, die die Kulturtechnik des unverlangt eingesandten Dickpics in den letzten Jahren so konsequent durchgesetzt haben, dass kaum eine heterosexuelle Frau noch unbepimmelt soziale Medien benutzen kann. Ja, das stimmt so nicht, soweit ich weiß. Schicken das Frauen ist eher Pornobildchen rum. Ich weiß auch nicht, wie das mit Margarete ist, aber sonst heißt es doch immer, man soll sich nicht einmischen, wenn Leute, die was von der Sexualität verstehen, darüber reden. Wenn man von der Sexualität selber nicht betroffen ist, oder? Ja, nee, das gilt ja nur für Frauen, weil Frauen sind Männerexperten, das wissen wir doch schon. Es geht mir hier darum, dass eine offen lesbisch lebende Frau hier heterosexuellen Frauen irgendwelche Sachen andichtet. Ach, die ist auch noch lesbisch, ja, dann weiß sie ja erst recht gut Bescheid, denn das ist, glaube ich, steht auch... Ja, aber was unterscheidet das von einem Mann? Ja, auf jeden Fall, der Žižek darf sich nicht so anstellen, soll er einfach einen Antrag beim nächsten Parteikonvent einbringen, um wieder einen hochbekommen zu dürfen, und wenn die... Leute dann auf seiner Seite sind, dann wird das schon gehen. Aber wenn ihr jetzt dachtet, das war wirklich schon der Höhepunkt, habe ich jetzt noch einen für euch. Natürlich ist es auch ein bisschen lustig, wenn ausgerechnet Zizek Feministinnen vorwirft, die Sexiness des weiblichen Körpers zu zerstören, während sein eigener Kultstatus bei Linken und Philosophiestudenten unter anderem darauf beruht, dass er den Charme eines wetternden Waldschrats versprüht. Ein Auftreten, das eine Frau sich nie erlauben durfte, wenn sie auch nur einen Fuß in den Kultur- oder akademischen Betrieb setzen wollte. Ich würde sagen, Margarete, du beweist mit deinem Artikel das Gegenteil. Ja, ich würde sagen, Andrea Dworkin hat schon vor Jahrzehnten das Gegenteil bewiesen. Nee, so gemein will ich gar nicht sein, Alice Schwarzer. Aber Margarete Stokowski reicht mir schon. Für mich ist das auch ein Waldschrat, in gewisser Weise. Also, ja, ich denke mal, sie spielt hier auf die Ticks an, die der Žižek halt hat. Wenn er das wäre ja richtig ableistisch. Man muss einerseits sagen, es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich so ist, dass viele Leute das belustigend finden und sich nur deswegen das angucken. Aber die Kehrseite der Medaille ist, das, was er sagt, ergibt ja unterm Strich in der Regel sehr viel Sinn. Ja, und dass die hier... Ja, also dass sie sich darüber lustig macht, das ist wirklich schon schlimm. Das ist ja Ableismus. Wenn der Žižek anders reden würde, würde er es anders tun. Er kann doch nicht anders. Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Sabande. Das ist eigentlich ein sehr guter Beweis dafür, dass man die Äußerlichkeiten und das Auftreten mal ein bisschen in den Hintergrund stellen soll, weil die Substanz zählt. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich das erste Mal einen Žižek-Vortrag anhört, da denkt man auch, was ist denn hier los? Ja, aber so ist es mir damals auch mit Axel Stoll gegangen. An den Duktus musst du dich eine Zeit lang gewöhnen, aber dann, wenn du verstehst, was er sagt, fantastisch. Hübscher Vergleich auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, im Gegensatz zu Žižek redet der Axel Stoll ja schon eher poliert und macht einen guten Eindruck. Nur Eindruck. Du hast da wohl noch nie ein Video von ihm gesehen. Ja, der sieht aus wie frisch aus dem Sarkophag gestiegen. Oder wenn er seinen Hut aufhat. Großartig. Ja, okay. Sei mal geschenkt, aber ihr versteht, was ich meine mit Žižek. Der Žižek ist von der Präsentation halt leider nicht so poliert. Ja, aber da muss er ja auch dann... Dafür ist seine Nase immer frisch poliert. Aber das Ding ist doch auch, Price, würde er denn überhaupt so viel Öffentlichkeit kriegen, wenn er nicht einen gewissen Unterhaltungsfaktor mitbringen würde? Ja, aber der Unterhaltungsfaktor, der kommt ja eher aus seinen Witzen. Ich glaube, ja, aber ist die Leute, die den nur ich finde ihn so ein Helge Schneider-mäßiges Gesamtkonzept eher. Deswegen unterhält der mich auch, wenn er mir was Interessantes erzählt. Also ich sehe ihn eher so, so wie Helge Schneider ja auch in seiner Helge Schneider-Stimme was ganz Zusammenhängendes erzählen kann. Also ich glaube, das ist eine ganz besondere Aufgabe, das zu ignorieren, so dieses Gezappel und das Geschwitze und so weiter, was der da am Tag legt. Aber ja, der Inhalt ist ja immer in Ordnung. Ich habe mir auf jeden Fall auch die Kommentare durchgelesen, dabei Spiegel oder was war. Und die Margarete nehmen nicht mehr viele Leute ernst, sagen wir so. Das ist zu merken, das wird immer weniger. Ich meine, wie gesagt, es gibt genug Punkte, wo er meiner Meinung nach Unrecht hat. Aber sich darüber lustig zu machen, wie er sich öffentlich gebahrt, ist schon ziemlich unter der Gürtellinie. Implosionstechnologie. Das ist eine Haubitze. Eine stehende Welle. Die geht durch alles durch. SPD-Frauen empören sich über Scheuers Helmwerbung. Genau. Ja, es gibt jetzt so eine Werbung halt mit diesem Motiv Menschen in Unterwäsche mit Helm auf, und dazu gibt es irgendwie diesen Spruch, Looks like shit. But saves lives oder irgendwie so. Also sieht scheiße aus, aber rettet Leben und ist halt Anglizismus, weil wir sind ja cool people of today. Und deswegen muss man sowas halt machen. Und also ja, natürlich, wenn die Leute Frauen in Unterwäsche sehen, dann heißt es sofort, oh mein Gott, oh, letztes Jahrhundert, bla bla bla bla, irgend so ein Scheiß. Und also erstmal wird vollkommen ausgeblendet, dass sie die Anzeige halt auch noch mit einem Mann hatten. Das ist ja egal, weil der kann das ja ab, irgendwie gezeigt zu werden. Ne? Aber die Frau, die ist natürlich, wie jeder hohe Priester des Feminismus weiß, wird die ja dadurch dann objektifiziert und ist dann quasi kein Mensch mehr. Und bla bla bla. Ja, aber man muss den Hass ja auch einordnen. Das ist ja eine Koproduktion. Das ist ja Verkehrsministerium plus Germany's Next Topmodel. Ach so, okay. Da kommen die Motive her und da kommt, glaube ich, auch der Hass zu einem Teil her auf Ja, gut, diese dann erklärt Kampagne. sich das natürlich, ja. Also das stimmt, das wusste ich natürlich nicht. Aber ich sag mal so, generell dieses Ding mit den, also ich finde dieses Motiv mit den Unterwäschen passt eigentlich ganz gut zu dem Thema auch, weil ich meine, im Endeffekt sagt man ja mit dem Helm, dass man halt den Körper da schützt. Dass es Ja, und auch man nicht den, Verletzbarkeit. Das genau, zeigt ja. halt die Verletzbarkeit. Und dass es Ja, auch vor allem noch der Griff zwischen Gegner den Beinen, das aufgibt. zeigt voll die Verletzbarkeit. Come on. Naja, also Der auf Griff dem. zwischen die Beine, ich sehe, ihre Finger liegen da vorne. Also das ist, da zielt sie schlecht. Außerdem sind das dann Aber wahrscheinlich auch jetzt hier, dann, ich weiß nicht, gibt es da auch einen Fernsehwasserspot für? Weil ich habe bisher eigentlich nur diese festen Bilder gesehen und die sahen jetzt nicht so aus. Also. das sieht eher nach einem Standbild aus einem Video aus oder Ja. so. Ja, aber ich finde, warum nicht für einen Hingucker und Sex sells, Punkt. Ja, und die meisten Leute haben auch erregen, bei den meisten Leuten erregt das auch keinen Anstoß. Es ist, wie der Herr Ferguson gesagt hat, eine kleine, lautstarke Minderheit. Und warum nicht Sex sells dafür nutzen, dass die Leute über was nachdenken? Verstehe ich nicht. Helm ist ja auch schön, da kannst du ja anlassen. Tja, was wäre die Alternative, dass man irgendwelche Unfallopfer zeigt oder nachgestellte Unfallopfer? Da finde ich das schon etwas ästhetischer und es regt zum Nachdenken an. Also, hier hatte vor Jahren schon, hab ich sogar ein Foto gemacht, weil ich so den einfach das auf dem großen Plakat so lustig fand. Sieht scheiße aus, Loch im Kopf sieht auch scheiße aus. Ganz einfach, schön groß. Ja? Und ich habe einfach das Loch im Kopf sieht auch scheiße aus fotografiert. So. Weil ich dachte, vielleicht kann man es irgendwann gebrauchen. Aber der Spruch funktioniert, also man kann auch mit dem Schocker-Ding hingehen. Aber ich glaube, das entscheidet halt jeder noch für sich selber. Ich fahre auch, wenn, ohne Helm fahre, weil ich einfach ein gemächlicher Fahrer bin und auch nicht im Straßenverkehr fahre, weil mir die Leute da alle viel zu arschig sind. Ich fahre irgendwie mal hier über die Brücke raus und dann an den See 4 Kilometer oder so. Aber ich fahre nicht hier in der Stadt rum. Das habe ich mir lange abgewöhnt. Oh Gott, dann fährst du an den See und dann gehst du nachher noch da irgendwie schwimmen, so nackt oder was, du Typ aus dem Alles letzten nackt, Jahrhundert. Jawohl. Letztes Jahrhundert. Ja, bei Nein, mir nein, nein, nein, nein, ja, mit Helm, mit Helm, nicht ja, nackt, aber die nackt mit Helm. fotografieren dann nicht, die holen die Polizei. Ja? So ist es nämlich in der Realität, wenn man das als Mann macht. Ja, das ist ein Artikel über eine Frau, oder beziehungsweise das war ein Interview mit einer Frau, die so eine Agentur führt, mit der sie Frauen nach der Kinderzeit vermitteln will und das auch macht. Und ja, ganz klar, eben wie wir das ja auch schon mal hatten letztens, ist die Aussage ganz vieler Frauen, eben sie wollen in Teilzeit einsteigen oder erstmal noch nicht oder ja, sich weiterbilden, bis sie wieder einsteigen und so weiter. Also die Motivation lässt scheinbar da doch um einiges nach. Möglicherweise sind auch die Verpflichtungen eben auf der anderen Seite dann doch ein bisschen größer, als man sich das vorgestellt hat oder so. Aber ja, die Schuld daran, dass Frauen nach so einem Kinder, nach so einer Kinderzeit nicht wieder voll einsteigen, ja, sind nicht die Männer oder so, sondern eben wirklich die Belastungen. Ne? Also ich glaube, da darf man so ein weiteres nicht. Egal, wie gut der Job dann vorher war. Ja, so ein Kind ist dann so aus dem Dings, es geht halt einfach nicht so ein weiteres. Beziehungsweise viele wollen es eben auch nicht, das wissen wir ja. Sie haben zufriedensten, wenn sie nicht so Vollzeit arbeiten müssen. Und die Frau hilft denen dabei. Ich glaube, da war eben nur bedingt. Weil viele Arbeitgeber das ja auch nicht so gut gebrauchen können. Und dann die Löhne runtergehen und so. Stundenlöhne für Teilzeitbeschäftigte niedriger sind, etc. Ja, kommen wir nun passenderweise zum Bundestag. Anträge gegen Lohndiskriminierung von Frauen abgelehnt. Das habe ich, glaube ich, überhaupt gesehen. Ja, Ausschuss, Leute, der Bundestag hasst Frauen. Tagesordnungspunkt unserer Sitzung, Tagesordnungspunkt 26, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Lohndiskriminierung von Frauen beenden, Equal Pay durchsetzen, sowie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Entgeltdiskriminierung verhindern, Verbandsklagerecht einführen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich bitte darum, dass diejenigen, die teilnehmen wollen, hier bleiben und die, die gehen wollen, auch wirklich gehen, damit wir beginnen können. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Leni Breimeyer, SPD-Fraktion, das Wort. Was meinst du, Maman? Ja, nur noch 37,5 Minuten. Die Zeit läuft. Herr Präsident, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht denken, und das mit den Frauen machen sie jetzt wieder am Schluss der Woche. Wir hatten jetzt in der vorletzten Woche zur Primetime über Entgeltdiskriminierung von Frauen und Männern gesprochen. Insofern passt es jetzt heute schon. Worüber hatten wir gesprochen? Am Frauentag, am Equal Pay Day, dass wir eine Entgeltdifferenz zwischen Männern und Frauen von 21% haben, mittelbar und unmittelbar von 6%. Es gibt natürlich auch Leute, das haben die Diskussionen in den letzten Wochen gezeigt, die bestreiten das Problem, es existiert gar nicht. Die andere Variante ist, man stellt sich diesem Problem, und ich habe mir gedacht, dass ich mich jetzt heute nicht wissenschaftlich oder ideologisch nähere, sondern vielleicht mal ganz praktisch anfange. Ich habe mal in den Tarifvertrag reingeschaut und ich habe mir den Tarifvertrag des Einzelhandels in Baden-Württemberg genommen, da komme ich her, den kenne ich am besten. Und dann schaue ich rein und sehe, du hast Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, vielleicht auch Abitur, machst eine dreijährige Ausbildung und arbeitest dann als Einzelhandelskauffrau, dann bekommst du nach 6 Jahren Tätigkeit in etwa 2.600 Euro brutto. Gleicher Tarifvertrag, ich brauche Hauptschule, Realschule oder Abitur, lerne einen handwerklichen Beruf, dann habe ich nach 6 Jahren in dieser Branche, nach diesem Tarifvertrag, schlappe 300 Euro mehr. Das ist die mittelbare Diskriminierung. Ja, wenn das nicht spalterisch ist, so eine Aufrechnung gegeneinander, da muss ich aber nicht. Ey. Genau, also das fand ich auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also ja, Leute, das ist die Diskriminierung, die ganz schlimme Diskriminierung. Wir müssen uns unbedingt um die Diskriminierung kümmern und die gleichwertigen Berufe und so weiter. Ja, wenn ich mich irgendwo an die Kasse stelle, wo du quasi jeden nach einer kurzen Einweisung hinstellen kannst, dann kriegt der weniger Geld, als wenn ich jemanden zum Handwerker erstmal ausbilden muss. Ja, das ist auch ein Lohn, haben ja auch was mit Anreizen zu tun. Also der Lohn ist eben da hoch, wo die Arbeit gut bezahlt wird und der Bedarf eben da ist, ne? Ja, vor allem hat das was mit Produktivität zu tun. Also das, wir reden hier nicht über Aushilfsjobs, wo die Leute angelernt werden. Sie hat ja schon gesagt, dreijährige Ausbildung. Also sind wir mal fair. Mhm. Aber trotzdem, dass jemand, der im Einzelhandel verkauft, weniger Geld verdient als ein ausgebildeter Handwerker, no-brainer, oder? Ja. Das ist doch klar. Total. Ja, und da geht es auch nicht. Und der männliche Einzelhandelskaufmann kriegt genau das gleiche wie die weibliche. Und die weibliche Handwerkerin kriegt genau das gleiche wie der männliche. Ja, natürlich. Deswegen hat sie jetzt auch diesen Unterschied in der Branche gemacht, um zu behaupten, dass das halt eben ein sexistisches Problem wäre, weil irgendwie an der Kasse arbeiten dann mehr Frauen und im Handwerk arbeiten mehr Männer. Und deswegen müssen wir die ganze Gesellschaft umwursteln, weil das ist ja nicht hinzunehmen. Ja, ich meine, nehmen wir mal diese beiden Beispiele, Einzelhandel und Handwerk, und nehmen wir beim Handwerk mal die ganzen schwarzen Sachen einfach mal weg. Ne? Das lassen wir einfach mal außen vor. Ja, aber so, wie sieht denn die Situation aus auf dem Handwerkermarkt? Da hat man eine sehr starke Nachfrage danach. Wie sieht es aus im Einzelhandel? Da gibt es auch eine starke Nachfrage nach Verkaufskräften, aber die Einzelhandelsumsätze gehen zurück für den Onlinehandel. Das ist klar, dass da die Löhne schlechter sind. Alleine deswegen. Na, die Löhne sind schon immer schlechter im Einzelhandelsbereich. Ja, doch. Das ist einfach, weil man weniger Qualifikationen dafür braucht. Ich habe lange im Einzelhandel gearbeitet, weil ich keine wirklichen Qualifikationen hatte und immer nur gearbeitet habe. Mal hier, mal da. Gut, ich rede ja, ich korrigiere mich direkt vom Trend. So. Aber schon damals waren die Löhne deutlich niedriger, was halt an den Gründen liegt. Aber wo ich auch nochmal eine Lanze für brechen möchte, ist, dass das harte Arbeit heute ist. Richtig harte Arbeit. Ich wohne hier auch nicht im besten Viertel der Stadt. Und gerade die Woche, und das ist jetzt kein Paulanergarten, hat die Frau am Lidl an der Kasse wieder so jemanden da gehabt, der vor Alt kaum sprechen konnte und hat dann gesagt, ich bin so froh, dass ich studiert habe und dass ich irgendwann hier durch bin in Gießen und hier weg kann, weil ich halte das so nicht aus. Also das ist auch, was denen zugemutet wird für das Gehalt, finde ich jedes Mal wieder traurig teilweise. Diskriminierung. Dann gibt es noch die andere Geschichte. Das ist die, ich bin Buchhalterin oder ich bin Lohnbuchhalterin, dann bekomme ich nach diesem Tarifvertrag in etwa auch 2.900 Euro. Arbeite ich aber nicht im Einzelhandel, sondern in der Metallindustrie in Baden-Württemberg, dann bekomme ich als Buchhalterin oder Lohnbuchhalterin zwischen 3.100 und 5.000 Euro. Und dann haben wir wieder dieses... Ja. Jetzt haben wir den gleichen Beruf, aber unterschiedliche Branchen und da ist sie dann halt auch der Meinung, dass alles das Gleiche ist, aber das würde ich auch nicht sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Buchhalter irgendwie in so einem verarbeitenden Betrieb jede Menge wissen musst über irgendwelche Dinge, Zusammenhänge, Vorgaben. Ja, was gesucht ist, sind immer Lohnbuchhalter, soweit ich weiß. Also ja, das Lohn ist auf einer Seite auf Fall, aber auf der anderen Seite ist das hier aber auch wirklich ein hausgemachtes Problem, dass man diese Aufspaltung im Tarifgewerbe überhaupt erlaubt hat. Das war ja früher nicht so, aber jetzt ist es halt so und jetzt kannst du einfach, wenn du das Glück hast und halt bei der Hauptgesellschaft in der Industrie arbeitest, bist du im Metaller-Vertrag und wenn du kein Glück hast, dann arbeitest du für die Service GmbH und da hast du nicht den Metaller-Vertrag und dann kriegst du geringeres Gehalt. Und ja, die SPD ist dafür davon, verantwortlich, dass sowas überhaupt möglich geworden ist. Sie redet ja sogar noch davon, dass die Leute quasi beide einen Tarifvertrag haben, aber in unterschiedlichen Branchen. Ja, und dass man halt wirklich aus der Branche die Sache auslagern kann und dass da dann ein anderer Tarifvertrag gelten kann, danke SPD. Ja, die spielen die Leute gegeneinander aus, stimmt schon. Aber eigentlich sind es nur die Frauen, die das machen, ne? Ja, dass du in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Tarifverträge hast, ist doch aber normal, oder nicht? Ja, finde ich auch, aber überhaupt das irgendwie so zu benennen hier und irgendwie das anzuklagen als eine Rede im Bundestag, ja, das ist ja, doch der also Versuch, das zu gegen einen aufzuschlagen. Das ist ja mittlerweile wirklich eine historische Debatte, weil es schon sehr lange so ist, aber wie gesagt, wenn du Glück hast, bist du direkt bei der Industriefirma und dann kriegst du den Metaller-Vertrag, Tarifvertrag. Und wenn du kein Glück hast, bist du bei der Service GmbH beim Industrieunternehmen, dann kriegst du halt den Verdi-Vertrag. Das war nicht immer so. Ah, okay. Aber es ist schon so lange her, wie gesagt, das ist eine historische Debatte. Ja gut, aber das ist ja auch nicht der Vergleich, den sie gemacht hat. Von daher ist es eigentlich auch egal. Das Ding, dass in typischen Frauenbranchen für die gleiche Tätigkeit schlechter bezahlt wird als in typischen Männerbranchen. Um das... Ja, da gibt es mehrere Gründe für, ne? Ja. Also die Konkurrenz irgendwie, dass die Frauen alle dieselben Jobs machen. Und eben die Produktivität vor allen Dingen, der Preis ist schon ganz recht. Ja, also ich meine, also ich würde mal tippen und sicherlich damit auch recht haben, dass die Bürokaufleute bei den typischen Männerbranchen auch größtenteils Frauen sind. Jetzt geht's, ja, darüber reden wir. Und dazu hatten wir am vergangenen Montag auch eine Anhörung im Ausschuss. Die Anhörung ist natürlich keine Evaluation des Entgeltgleichheitsgesetzes. Es gab auch Parteien, die haben dazu keine Sachverständigen geladen, weil sie das Problem ja komplett bestreiten. Aber ich fand die Anhörung insofern interessant, weil uns von den Sachverständigen da viel auf den Weg gegeben wurde. Das eine war, dass die Arbeitgeber eingefordert haben, eine gute Kinderbetreuung, damit man auch verlässlich erwerbstätig sein kann. Da, glaube ich, sind wir mit dem guten Kita-Gesetz schon... SPD, Leute. SPD. Bitte seid mal mehr verlässlich erwerbstätig. Eure SPD. Und dann, glaube ich, habe das gesehen mit diesem Ausschuss, wo die eingeladen waren. Und die Arbeitgeberinnen waren das in dem Fall, haben vor allen Dingen auch gesagt, ja, dass eben mit diesen Ausfällen durch Kinderzeit und so weiter auch Kosten verbunden sind. Kleine Arbeitgeber die wenig Leute haben, wenn dann plötzlich mal wegen zwei oder so ausfallen und die bezahlt werden müssen, obwohl sie nicht da sind die ganze Zeit, monatelang. Das kann ich ruinieren. Dann ist das schon ein bisschen eng für manche Betriebe und somit halt ein Risiko, Frauen einzustellen. Einfach, ne? Ja, absolut. Da kann man auch nichts machen. Da hatten wir letztens auch schon Beschwerde in unseren Kommentaren, dass wir das doch anerkennen sollten, dass es dieses Problem gibt. Ja, kenne ich an. Und ja, klar. Ja. Ich meine, was soll man da machen? Einen Schritt weiter, als wir es noch vor einem halben Jahr waren. Wir haben auch gesprochen über das Verbandsklagerecht. Und natürlich ist es ein Elend. Solange ich das Gefühl habe, dass ich jede Frau, die individuell klagt, in Deutschland persönlich kenne, solange haben wir einfach ein Problem, weil die Frauen klagen einfach nicht. Ich bin bei einem Arbeitgeber beschäftigt, da geht mir es gut. Da werde ich ja nicht die Welt schalom machen, indem ich da diese Klage einreiche. Ja. Ja, da geht mir's gut. Wenn jemand das Gefühl bei einem Arbeitgeber hat, soll er gegen ihn klagen, damit die SPD irgendwie einen Präzedenzfall hat, oder was? Ja, das ist so. Das allein ist doch schon ein bisschen, es gibt noch nicht mal, also es ist noch nicht mal ein Präzedenzfall oder eine, die es mal versucht oder so, da vom ZDF. Aber. Ja, und die gehen ja auch immer noch davon aus, dass es erwiesen wäre, dass die Leute benachteiligt werden. Wir sind in der fucking Regierung, aber geht ihr mal vor Gericht. Was ist das für eine Nummer, SPD? Der Willi, ich habe vorhin auch gar nicht gemeckert, dass der Willi in eurem Europa-Werbespot drin war. Der hat mit euch nämlich rein gar nichts mehr zu tun. Den solltet ihr mal abgeben irgendwie irgendwo als Symbolfigur. Auch der Heiko hat auch wieder die Woche vorm Willi posiert. Ich finde das einfach nur noch lächerlich. Der wird euch übers Knie legen und euch die Ärsche wund hauen. Für die mal, die hier abziehen. Das ist schon ein bisschen... Hat schon ein schönes Ausmaß angenommen, inwieweit Gesetze durch Gerichtsurteile beeinflusst werden. Ne? Ja, aber das kann doch nicht sein, dass eine Regierungspartei den Bürger bittet, in Vorlage zu gehen, sozusagen, wenn er sich gut fühlt beim Arbeitgeber. Was ist denn das für eine Logik? Ja, die gehen halt davon aus, dass überall nur Diskriminierung und Benachteiligung und Angst, überall die nackte Angst. Ich fühle mich eigentlich ganz gut bezahlt, aber... Sag doch mal, ja. Das könnte ich mir überlegen, warum ich gegen meinen... Ich könnte als Märtyrerin für die SPD in die Geschichte eingehen. Das hört sich gut an. Ja, aber sag mal, Mars, der Mars hat ja also ein Foto von seinem Willi geschickt hier. Und dass die Margarete hört. Ja, das Verbandsklagerecht bräuchten wir. Ich erinnere mich... an diese Schreinermeisterin, die bei der Uni Stuttgart beschäftigt ist, die kriegt mal 1200 Euro weniger als ihr Kollege, der exakt das Gleiche arbeitet, hat Klage eingereicht und ist durchgereicht worden, weil die Richter beschlossen haben, das ist eine Eingruppierungsklage und diesen Diskriminierungstatbestand überhaupt nicht erkannt haben. Drum ja, die werden sich das angeguckt haben und da was gesehen haben, was du uns jetzt nicht erzählst, Mädchen. Und das dann so eingruppiert haben. Ich meine, ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, dass die da gesessen haben und sich die Hände gerieben haben und gesagt haben, hahaha, das Weibsbild muss leiden. Ja. Alter Schwede, ey. Glaube ich schon, man braucht für solche Sachen ein Verbandsklagerecht. So, jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag und der Koalitionsvertrag sagt, die erste Überprüfung des Entgelttransparenzgesetzes wird die Grundlage für die Entscheidungen über weitere Schritte sein. Die Evaluation läuft, im Sommer 2019 sind wir damit fertig, dann haben wir eine Grundlage dafür und deshalb werden wir heute die Anträge ablehnen, aber wir können uns nach dem Sommer gern unterhalten und dann ist die SPD bei Verbandsklagerecht, Betriebsgröße, Ehegattensplitting und allem, was gesagt wurde am Montag, ziemlich klar in ihrer Haltung. Ich hoffe, wir kriegen den Koalitionspartner dann auch noch überzeugt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau. Ja, auch das. Sie weiß ganz genau, dass das nicht so sein wird. Opposition. Wir müssen noch ein bisschen pushen. Sie haben sich dann nur ein paar, Leute überhaupt für das Gesetz interessiert. Irgendwann komme ich wirklich darunter und lege die alle übers Knie. Die Opposition. Nicht mehr mit anzusehen. Die Opposition bringt da Sachen ein und die SPD-Regierungspartei sagt so, ja prima, vielleicht kriegen wir unseren Koalitionspartner auch mal überzeugt. So, finde ich auch großartig. Demokratie. Ja. Deutsche Demokratie vor allem. Frau Kollegin, als nächster Redner hat der Kollege Thomas Ehorn, AfD-Fraktion. Darf ich da kurz mal einhaken? Eine Sache wollte ich noch sagen zum Verbandsklagerecht, weil die da ja jetzt sehr drauf gepocht hat. Da will ich es nur in Erinnerung rufen, was damit gemeint ist. In Deutschland gibt es ja die Sammelklage, wie man sie aus Amerika, aus Filmen kennt, nicht. Und was eingeführt werden soll, ist eine ähnliche Sammelklage, nur dass du nicht als Privatperson klagen kannst, sondern als Verband. Dass du als Verband quasi repräsentativ für verschiedene Personen klagen kannst. Und das sehe ich sehr kritisch. Oder eben als Gewerkschaft oder so. Ist das auch ein Verband, der darunter zählt? Ja, Verband, Stiftung, Verein, was auch immer. Aber ein Verbandsklagerecht, das ist halt... die rechtliche Terminologie ist mir jetzt entfallen, unter welchem Stichpunkt das läuft, aber ich sehe das sehr kritisch, eben genau aus dem Grund. Was spricht dagegen, dass sich verschiedene Privatleute zusammenschließen in einer Sammelklage? Nicht viel, aber man macht es nicht so. Man sagt, das ist ein Fehlkonstrukt in unserem Rechtssystem, das müssen wir ändern, aber man macht es nicht so, dass man die Privatpersonen ermächtigt, sondern man muss es auf dem Umweg über einen Verband machen. Also einen Verein, was auch immer. Und das finde ich, das ist schlimm. Das ist schlimm, weil das wirklich nur zur Folge haben wird, dass ja, Interessengruppen noch mehr Macht bekommen, noch mehr Lobbyisten Macht. Das wollte ich nur sagen zum Verbandsklagerecht, weil die das ja hier so immer... Ja, und speziell unsere geliebten Big Vagina Interessengruppen. Und ja, die wären natürlich die Ersten, die diese Gesetzgebung ausnutzen würden. Weil die sich schon in Position gebracht haben. Dafür. Ja, die wollen, das sind ja eigentlich die, die dafür Lobby machen. Genau. Dieses Gesuch, wenn der Tisch da rauf runterfährt, was? Wer hat es gebaut? Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Jahrzehnten ertragen wir die verschiedenen Auswüchse linker Ideologieprojekte, deren Hauptmerkmal es ist, keinen Fehler zu machen auf dem Weg zum totalen Irrtum. Ob Gender, Gaga oder Klimareligion, am Ende findet sich für jede Sekte der geeignete Anhänger. Anhänger haben auch das Märchen der angeblich unterdrückten und diskriminierten Frau, die in einer von Männern dominierten Welt ungerecht behandelt wird. Die Geschichte wird immer gleich erzählt. Sie lautet etwa so: Die Chefs in den Unternehmen sind meistens Männer. Die wissen die Arbeit von Frauen aus Gründen, die mir noch niemand erklären konnte, einfach mal nicht zu schätzen. Und deshalb jedenfalls bekämen die Frauen halt weniger Gehalt. So, und nun lösen wir uns mal ganz kurz von der Welt der Märchen und kommen wir mal zu den Fakten. Vergleicht man die Gehälter aller berufstätigen Frauen in der Bundesrepublik mit denen aller berufstätigen Männer, ja, dann verdienen Frauen in der Tat rein statistisch erst einmal 21% weniger. Ja, aber eben nicht für die gleiche Arbeit, nicht in den gleichen Berufen, nicht in vergleichbaren Firmen und nicht mit gleicher Berufserfahrung. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass Frauen in eher niedrig entlohnten Bereichen wie Erziehung, Unterricht, Gesundheit und Sozialwesen überrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert sind sie dagegen in wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich orientierten, den sogenannten MINT-Berufen. Warum das so ist? Sag nochmal. Ja, da fällt mir noch ein Grund ein, im Prinzip, warum das mit den Löhnen auch so ist. Und zwar sind hier diese Jobs wie Verkäuferinnen oder Erzieherinnen in der Regel mit Arbeitsplätzen in der Nähe verbunden. Also es ist kein Spezialjob, der nur irgendwo am Arsch der Welt gebraucht wird oder so von einer Spezialfirma. Sondern es gibt in der Ecke und es ist natürlich eine größere Vereinbarkeit und dementsprechend gibt es einen Lohnabschlag. Punkt um. Ja. Geld wird der Vorteil sozusagen. Ja, das müssen Sie die Frauen vielleicht einmal selbst fragen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Frauen und Männer so gleich, wie immer behauptet wird, doch gar nicht sind? Sei es drum. Es ist doch jedenfalls nicht die Aufgabe des Staates, den Frauen in ihre freie Berufswahl hineinzureden. Bereinigt man die Statistik. Sag nochmal. Schlimm, das geht gar keinen Hühnerstall. Statistik nun aber um diesen Faktor bleibt von der Lohnlücke gerade mal noch 6% über. Aber damit ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Laut Umfragen sind noch immer viele Paare, also Männer und Frauen, der Meinung, dass Mütter von Schulkindern nicht Vollzeit arbeiten sollten. Und oft sind es in der Tat die Frauen, die bereit sind, etwas Karriere für ein klein wenig mehr Zeit mit dem eigenen Kind einzutauschen. Eine Einstellung, die bei den Damen und Herren von Linken und Grünen natürlich zur Schnappatmung führt, die aber in einer freien Gesellschaft einfach mal legitim ist. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Während sich also in dieser Lebensphase viele Frauen selbst aus dem Rennen nehmen, indem sie sich für eine Teilzeitstelle entscheiden, machen Männer nicht selten Überstunden und sammeln Berufserfahrung. Und höhere Berufserfahrung führt, wer hätte das gedacht, zu höherem Lohn. So einfach ist das. Und wird die Statistik auch diesbezüglich bereinigt, so rechnet uns das Institut der deutschen Wirtschaft vor, bleibt vom Gender Pay Gap so gut wie nichts mehr übrig. Und dass es in das linke Weltbild nicht so gut passen mag, dass Frauen noch immer die Zeit mit dem eigenen Kind höher bewerten als berufliches Fortkommen, das wissen wir natürlich. Im Sozialismus gehören Frauen in die Produktion und die Kinder in die Kita. Auch das wissen wir. Inzwischen gibt es ja sogar Frauen, die deshalb arbeiten, um die Kosten für den Kita-Platz zu erwirtschaften. Das heißt, sie verdienen tatsächlich Geld, um fremde Menschen dafür zu bezahlen, dass sie das eigene Kind erziehen. Und ich frage Sie, merkt denn hier eigentlich irgendwann irgendwer in diesem Hohen Haus, wie krank das eigentlich ist? Wenn wir nun aber unbedingt über Diskriminierung und finanzielle Ungleichheiten reden wollen, dann reden wir doch mal über das Gender Lifetime Gap, wie ich es nenne. Reden wir mal darüber, dass Frauen durchschnittlich 5 Jahre länger leben, was ja nach der Mann, ich hab's echt satt, dass die AfD immer so nüchtern die Realität runterrattert. Man kommt sich schon wie ein AfD-Anhänger vor, nur weil sie halt versuchen, mit Zahlen und Fakten zu arbeiten. Diesmal würde ich einen Einwand wegen dem Stil durchaus gelten lassen, ja, von Price. Auch, ja. Weil das, wie er das macht, ist halt ja reine Provokation. Er will das Geschrei, er will die Zwischenrufe haben. Ja. Kann er machen, ja, aber das ist für mich halt schon sehr gewollt gerade alles mit dem. Mit der, aber eine schwierige Aufgabe. Was stellst du dir denn vor, wie man da vorgehen sollte? Oder? Naja. Sachlicher. In dem Fall, also der Price fand es ja schon bei der Trixie letztens zu viel. Ich fand das da noch deutlich im Rahmen, aber er hier, also du siehst ja förmlich, wie er wirklich ihre wunden Punkte sticht und versucht, sie schreien zu lassen. Und er sagt auch viele vernünftige Sachen, aber ich würde halt die Spitzen ein bisschen weglassen und dasselbe sagen, weil er hat es eigentlich nicht nötig, ja? Weil für mich die ehrbarste Rede ist immer noch die man so über die Bühne bringt, wo man sich selber hinterher keinen Vorwurf machen muss, dass man zu scharf ist. Ja, ich würde halt genauso sagen wie bei der anderen Rednerin letzte Woche. Die ersten paar Sätze waren halt absichtlich, um Stimmung zu erzeugen. Ne? Ich meine, wer das Wort Gendergaga benutzt, der weiß, dass er damit eine Reaktion auslöst. Ja, das hat sie ja letzte Woche nicht gemacht. Das Wort an sich ist schon unsachlich. Ja, auch wenn es vielleicht manchmal sogar zutreffend ist, aber das Wort an sich ist halt so aufgeladen, dass es unsachlich ist. Und ja, ne, aber ich würde auch nicht alles unterschreiben, was er hier sagt, ja, natürlich. Genau, ja, das ist ja im Endeffekt. Ja, dennoch passiert es. Darf ich nochmal kurz, weil das erinnert mich halt auch gerade schwer an Gamergate. Da gab es ja auch diese Geschichte mit dem PR-Facts, also die Leute, die gesagt haben: Nee, lasst uns halt versuchen, nach außen möglichst nüchtern aufzutreten und nicht zu provozieren, weil man dann weniger angreifbar ist. Und der Meinung war ich damals im Endeffekt auch halt, nicht unter die Gürtellinie gehen, weil das habe ich bei manchen Leuten konntest du auch gar nicht. Die haben ja gebetet schon bis zum Abwinken quasi. Die wollten, ich meine, gut, klar, man darf den Leuten dann nicht geben, was sie wollen, aber wenn du schon mit Leuten irgendwie redest, die quasi jedes sagen, dass es nicht um Harassment geht oder so ein Kram oder dass die Leute unwichtig sind oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie gemeint haben, dieses literally who wäre irgendwie, würde ihnen ihre Menschlichkeit absprechen und so ein Kram. Also wenn du das hindrehen willst, dann kannst du schon irgendwie hindrehen. Ne? Also ja, eine Sache noch zu reden. Also, wie gesagt, ich finde inhaltlich, auch weil der Chat jetzt hier meint, ich würde die Realität nicht vertragen oder irgendwie die AfD, wie man so finde, ich unterschreibe, was er inhaltlich sagt, zu 100%, keine Frage. Also, er hat bisher nichts Falsches gesagt. Ich habe mich hier jetzt nur über die Form. Ich würde es nicht so machen, ganz einfach. Wäre nicht mein Stil. Sagen wir es so. Er kann das gerne machen, wie er will. Also, ob man da wirklich so mit so Samthandschuhen noch vorgehen sollte, weil jetzt so irgendwie. Du meinst wegen dem Effekt, dass man so, je lauter man ist, umso mehr Leute erreicht man. Warum soll man sich so einen üblen Scheiß gefallen lassen, ohne irgendwie minimal mal zurückzuschlagen? Oder ich weiß nicht, ich glaube, so viel Sand zu sein oder so. Ja, das ist doch noch nichts Schlimmes. Ja, das ist aber noch was anderes. Ich finde es besser, wenn man sich auf diese eine Schlacht jetzt mal konzentriert. Ne? Also das Ganze, was er meint mit Gender Gaga und so, das ist ja quasi natürlich wieder ausweitend oder so. Kram. Finde ich so ein bisschen doof. Und was ist für denjenigen, den ich auch überzeugen will, der das hier sieht, besser? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Dass ich meine, wenn du ein bisschen arg wirst, dann kannst du ja auch, kannst ja auch Engagement signalisieren. Hier, er macht das aber nach dem Drehbuch. Also er hat vorher alle Begriffe, die triggern, rausgeschrieben und hat dann eine Rede geschrieben mit Wissen darum, wie sie wirken wird und wie sie laufen wird. Und das finde ich halt Theater. Das ist eigentlich keine Politik. Ja, das ist eigentlich das Wesen der politischen Rede, aber der Diskurs ist unbeliebt, dass es gar keinen Sinn mehr ergibt. Aber ich möchte noch eine Sache zur Redenauswahl sagen, und zwar viele Sachen, die hier gesagt werden, die, denke ich mal, wir alle einigermaßen vernünftig finden, auch wenn ich nochmal gesagt, nicht alles unterschreibe, natürlich, was er sagt. Andere Leute von anderen Parteien sagen das genauso, nur die werden nicht in den Bundestag gestellt, zur Rede gemacht. Ja, ich gucke mal gerade in Richtung FDP. Ich wollte gerade sagen, die Aussagen, die Argumente an sich sind doch nicht neu. Das meiste, was er sagt, ist gesunder Menschenverstand. Nur die Leute, die von den Parteien nach vorne geschickt werden, um die Reden zu halten im Bundestag, die sagen halt was ganz anderes. Ja, es gibt genug Leute, die das genauso sehen, nur die fühlen sich dadurch halt unterminiert, was natürlich auch wieder Absicht ist, selbstverständlich. Aber naja. Okay. Das heißt, Frauen, wenn wir nun aber unbedingt über Diskriminierung und finanzielle Ungleichheiten reden wollen, dann reden wir doch mal über das Gender Lifetime Gap, wie ich es nenne. Reden wir mal darüber, dass Frauen durchschnittlich 5 Jahre länger leben, was ja nach Gender-Ideologie gar nicht passieren dürfte, weil Frauen ja Frauen und Männer ja gleich sind. Dennoch passiert es. Das heißt, Frauen profitieren im Durchschnitt 5 Jahre länger von einer Rente, die im Übrigen auch durch männliche Beitragszahler eingezahlt wird. Schon mal darüber nachgedacht? Rechnen wir doch mal aus, was da finanziell so alles zusammenkommt. Vielleicht kommen wir ja dann auch zu ganz anderen Bewertungen bezüglich der angeblich immer wieder benannten strukturellen Benachteiligungen, die wir natürlich auch immer nur bei Frauen ausmachen. Dieses ganze Theater, da bricht doch nur heraus die ganze Diskursverweigerung, die vorher gelaufen ist. Das ist doch alles, was da vorher nicht besprochen wurde, das kommt dann plötzlich in so einem Moment auf den Plan und es klappt natürlich nicht. Das ist mein Eindruck. Und deshalb sage ich Ihnen, hören Sie endlich auf, die Menschen mit ihren ideologischen Märchen zu langweilen. Frauen sind in dieser Gesellschaft keine Opfer. Und deswegen brauchen wir auch weniger Frauenquoten. Wir brauchen keine Prüfung der Entgeltgleichheit. Und am allerwenigsten brauchen wir ein Verbandsklagerecht. Ihre Anträge haben den Nährwert einer Gurke. Wir werden sie selbstverständlich ablehnen. Dankeschön. Was hat er gesagt? Das hat einen Nährwert einer Gurke? Ja. Ja, ich weiß nicht. Spreewaldregion. Genau. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Also keine Angst, ich will euch nicht sämtliche Sachen jetzt geben. Ich wollte nur den Anfang von der nächsten und dann nochmal die Dame ganz zum Schluss von der CDU-CSU würde ich euch noch zeigen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Redner hat seinen Platz wieder eingenommen. Wir können mit den Zwischenrufen jetzt aufhören. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich noch so ein bisschen fassen, weil es wirklich schön ist, wenn ältere Männer zu Themen reden, von denen sie aber auch gerade gar nichts verstehen. Moment mal, gehen jetzt schon die alten weißen Frauen auf die alten weißen Männer los? Nicht mehr nur die dicken, jungen Frauen? Schon da, ja. Ach du meine Güte. Ja, ich finde es so ist Rom übrigens, glaube ich, auch gefallen damals. Das ist ein Shaving-Instrument, also, das wir benutzt kriegen. Das ist halt vollkommener Humbug, auch was sie sagt, weil ich meine, die Sachen, die der Typ eben gesagt hat, da waren ja auch genug wahre Dinge dabei, ne? Also auch objektiv feststellbare Dinge. nicht nur Einordnungen quasi, also sowas wie mit dem Life-Gap und so. Und da irgendwie zu sagen, so, ja, die alten weißen Männer, die erzählen immer nur irgendwie. Und die haben keine Ahnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, was mich auch stört hier an dieser Nummer ist, dass die Dame von der FDP da applaudiert zu diesem meines Erachtens noch vollkommen dämlichen und auch noch rassistischen und sexistischen Spruch. Also, oder sie hat nur, hat sie alte weiße Männer gesagt oder hat sie alte Männer gesagt? Nee, alt zum Beispiel. Nee, das war sie sicher. Ja, gut, dann war es nur sexistisch und nicht rassistisch. Die Zwischenrufe zeigen, dass es nicht besser wird. Also insofern. Ich rede nun seit 5 Jahren zu dem Thema Entgelttransparenz und Gleichstellung. Und wie viele von Ihnen verfolge ich die Debatte in Politik, Medien und Wirtschaft sehr viel länger. Man könnte es sich leicht machen und könnte ein knappes Fazit in 3 Sätzen ziehen. Erstens, es gibt beim Thema Entgeltlücke nach wie vor sehr viel Luft nach oben. Zweitens, die Debatte ist insgesamt breiter geworden. So breit hätten wir sie jetzt auch nicht gebraucht, aber es ist gut, dass die Debatte breiter ist. Und drittens, einiges hat sich durchaus verbessert. Ja, ich weiß es nicht so genau. Also breitere Diskussion, die sie nicht haben will. Das ist doch schon wieder gegen die Passmann. Aha. Nein, nicht die Ulle. Nicht die Ulle. Ulle. War da irgendwie Kostümtag an dem Tag irgendwie? Sie hat den letzten Platz gemacht, würde ich sagen. War ein bisschen uninspiriert. Wenig so. Also, da waren die anderen extravaganter. Ja, das ist die Kraft, die beste Spur wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall eben zu dem Kram von der Dame nochmal, ne? Wie die das schön kaschieren, dass sie komplett besessen sind von diesem Dreck, ne? Also, ja, ich beobachte das schon ja seit vielen Jahren und so, ne? Ja. Zwischen auch Mitglied in der Frauenunion oder wie sie abgekürzt heißt, FU, ne? Also muss man ja auch Englisch aussprechen. Und ja, wir sind hier im Bundestag und wir machen ja irgendwie Kram für alle, aber irgendwelche vollkommen unnötigen Dinge, da sind wir uns alle einig, dass wir die unbedingt brauchen. Ja, und wenn dann die Hälfte des Parlaments von Frauen besetzt ist, wird das auch nicht besser. Nee, definitiv nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 21%. Diese Zahl haben wir am Montag, am Equal Pay Day gehört und auch heute mehrfach in der Debatte. Ich glaube, das Thema, wenn wir uns näher anschauen, erfordert jedoch, dass wir uns noch ein paar Zahlen mehr vor Augen führen. 94% der Väter von minderjährigen Kindern arbeiten Vollzeit. Lediglich 33,5% der Mütter. In Unternehmen, in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen gibt es lediglich 9% Frauen. Warum lohnt es sich, diese Zahlen näher anzuschauen? Weil sie zeigen, wo der Kern in Wirklichkeit liegt. Es wurde schon mehrfach gesagt, es gibt die bereinigte und die unbereinigte Lohnlücke. Und Herr Erhan, zu sagen, das ist lediglich ein Gender-Gaga, das tut mir persönlich leid. Ich denke, es hilft niemandem, wenn man das Problem ignoriert, und weitere Schritte zur Lösung finden wir auch nicht. Ich finde, es ist wirklich, die Fakten, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, wo, wie, weshalb, warum und was wir besser machen können. Aber das so abzuwerten, finde ich, ist eine Abwertung von 50% der Bevölkerung. Es tut mir leid, ich empfinde es so. Moment mal, 50%. Sagt ihr gerade, es gibt nur zwei Gender? Was sagt die Frau mit der unangenehmen gesagt, Stimme? Zwei Gender, 50%, was? Head explodes. Ich bin niemand, der permanent auf AfD eindrischt, aber das muss ich sagen, das so abzuwerten. Jetzt, ne, das ist das erste Mal, dass ich es tue. Ja, Sie haben mit diesem Ausdruck mich wirklich auch dazu gebracht. Bravo. Zur unbereinigten Lohnlücke, das sind 21%. Das heißt durchschnittlich, man vergleicht das durchschnittliche Brutto, den durchschnittlichen Bruttoverdienst pro Stunde der Männer mit denen der Frauen. Egal welche Ausbildung, welche Schulbildung, welche Karrierestufe. Das sind diese 21%. Und worauf entfällt der größte Anteil? Auch da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Der größte Anteil dieser Differenz entfällt auf die Wahl der Tätigkeit. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber es ist nach den Aussagen der Unterlagen so. Und wir wissen es doch alle. Wieso? Die Friseurin verdient viel weniger wie oft der männliche Handwerker. Als natürlich arbeiten viele Frauen in sozialen Bereichen, die schlechter bezahlt werden, als Erzieherin, als Kinderkrankenschwesterin. Und wir haben es natürlich auch beim Staat. Sie hat Kinderkrankenschwesterin gesagt. Ich habe geredet von der Lohnlücke und die haben sie ja als Gender-Gaga pauschal alles verurteilt. Und es ändert doch nichts daran, dass einige Sätze vielleicht wahr sind. Aber dieser Ausdruck überhaupt nicht im Zusammenhang mit Frauen zu verwenden und im Zusammenhang mit einer ernst gemeinten Debatte, für die es ja Ursachen gibt, finde ich einfach daneben. Es tut mir leid, man muss ja nicht immer alle dieselben Meinungen haben. Frau Launert, da muss ich den Mann in Schutz nehmen. Der hat doch Frau Kollegin, sich ganz klar... Frau Kollegin, Zwischenfrage des Kollegen Herr Horn. Ja, er hat mir leider schon so viel Zeit gekostet, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, um meine Rede einzuholen. Frau sozusagen. Kollegin, die Zeit halte ich ja an. Das ist nicht so, dass Sie abgezogen werden. Also die Frage lautet ja oder nein? Ja, er kann ruhig die Frage stellen. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte nur höflich darauf aufmerksam machen, dass mit dem Bereich Gender Gaga auch noch ganz andere Dinge gemeint waren. Zum Beispiel der Wahnsinn, der bezüglich unserer Verunstaltung unserer deutschen Sprache betrieben wird und Ähnliches. Gender Gaga bezog sich also nicht unbedingt auf das, was Sie, glaube ich, falsch verstanden haben. Und insofern sollten wir uns einig sein, das haben Sie aber ja auch schon benannt, dass einiges von dem, was Sie gerade gesagt haben, Leistung. Durchaus mit dem übereinstimmt, was ich vorher auch benannt habe. Also manchmal sind wir so weit gar nicht auseinander. Muss man jetzt besser, wenn man nichts sagt. Ja, oder hätte einfach nur sagen können, Sie haben mich da falsch zitiert, ich habe mich eigentlich sehr sachlich und ausführlich mit dem Gender Pay Gap auseinandergesetzt und dann hätte er sich wieder hingesetzt. Aber jetzt so zu tun, als hätte, nee, da muss man schon zu stehen, wenn man provokativ ist. Und man sieht es ja auch an diesem Standbild sehr gut, wie er sich einen grinst, als er sich hinsetzt. Ja, ohne Scheiß, als er da so mit seinen Fingern gestikuliert, habe ich die ganze Zeit gedacht, er tut gleich so seinen Sakko zurück und dreht sich dann. Eigentlich müsste es, also bitte, erkennt eigentlich niemand, dass es perfektes Mr. Birds Meme ist. Er mit seinen Händen so und das Lächeln. Der Kollege grinst ihn noch an. Den müsstest du nur gelb einfärben eigentlich und fertig. Es gibt ihn wirklich. Und er ist bei der AfD. Ja, und auch die Schatten um die Augen. Kommt auf jeden Fall. Um mal wieder auf die Dame zurückzukommen, die hat sich ja total derailen lassen von diesem Gender-Gaga-Kommentar, der ja auch daneben war, haben wir ja auch gesagt. Und da, dieses Rebuttal hier, das ist natürlich, lächerlich. Der reitet einfach nur drauf rum. Das zeigt ja nur, dass, wie stillos das ist ja sehr schade. Ich würde mir halt ein bisschen mehr Stil wünschen. Aber ja, die hat keinen einzigen gleich von ihren eigenen Punkten bis jetzt anbringen können. Der Chat weist gerade darauf hin, dass Smithers hinter ihm sitzt. Aber ich finde eigentlich, Smithers ist noch viel besser hier unten links. Also Smithers ist eigentlich eindeutig der Typ unten links. Gibt's so Herzchen dazwischen mal. Also, ich nehme das zur Kenntnis, dass Sie diesen Ausdruck im anderen Zusammenhang gemeint haben und dann gibt es da auch nichts dazu zu sagen. Also der erste Punkt ist wirklich leider diese Wahl der Tätigkeit. Und natürlich kann man jetzt sagen, alle Frauen sollen jetzt auch in die technischen Berufe. Alle Frauen sollen doch auch in die freie Wirtschaft. Übrigens, viele gehen auch zum Staat, wollen ein bisschen einen sicheren Job. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe auf viel Gehalt verzichtet, weil ich nicht in die internationale Großkanzlei bin, sondern... Ja, jetzt hast du gerade über das drüber geredet, was ganz interessant ist. Liebe Richterin, mit Vereinbarkeit sagen, alle Frauen sollen jetzt auch in die technischen Berufe. Alle Frauen sollen doch auch in die freie Wirtschaft. Übrigens, viele gehen auch zum Staat, wollen ein bisschen einen sicheren Job. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe auf viel Gehalt verzichtet, weil ich nicht in die internationale Großkanzlei bin, sondern liebe Richterin mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf für mich entschieden habe. Und deshalb ist es auch wichtig, die Staatsjobs, die sozialen Jobs aufzuwerten. Und ich freue mich, dass die Ministerin, die leider jetzt nicht mehr da ist, das erkennt. Ich habe das überhaupt nicht schlecht gefunden, dass wir diese doch erheblichen Erhöhungen bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben. Wenn wir auf der anderen Seite, wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir diese Differenz haben, wenn in der Industrie viel anders gezahlt wird, wie im öffentlichen Bereich, wie in sozialen Bereichen. Auch wenn der Kirewert schaut mich schon grimmig an, das natürlich für die Haushalte langfristig auch sehr belastend ist. Aber wenn wir eine gleiche Wahrheit haben wollen, wenn... Geil, oder? Ist das nicht geil? Ja, lass doch einfach mal das Geld der Allgemeinheit mit beiden Armen rausschmeißen, weil das ist ja sonst auch voll unfair. Die Leute müssen ja wohl ein Recht darauf haben, Sicherheit und ein gutes Einkommen zu kriegen. Das kann ja nicht sein. Und vor allem als Richterin, denke ich mal, wirst du auch nicht am Hungertuch genagt haben, Mädchen. Ich hatte eigentlich getippt, dass sie als Glassäge irgendwo arbeitet mit der Stimme. Ja, auf jeden Fall, also finde ich unglaublich, ne, so, ja, tralala, das ist ja hier weniger und da, weil die weniger dann Sicherheit und so, und da müssen wir ja jetzt denen einfach mehr Geld hinschmeißen, so, lass mal Griechenland machen hier in Deutschland, und dann ist auch die Gleichheit hergestellt, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das kannst du dir aber, wenn wirklich jetzt eine Rezession auf uns zukommt, kannst du aber glauben, dass das so läuft. Und dass sie immer noch mal ein paar Leute brauchen für das Ministerium und für den Dings und so. Das kannst du aber glauben. Mr. Burns im Hintergrund. Guckt. Ja, gut, böse. So viel zu dem Thema. Was ist für heute? Ich sehe keine weiteren Bundestagstabs mehr. Sehr gut. Ja. Frauenrunde im Bundestag. Ja, es gibt noch was Neues aus dem Bundestag, beziehungsweise ja, das ist eigentlich neu. Die Frauen verbünden sich da offiziell zu einer Gruppe, mit der sie dann Frauengruppen aus anderen Ländern empfangen wollen. Wir haben nämlich festgestellt, dass in anderen Ländern in Parlamenten gibt es feste Frauengruppen, die als feste Parlamentsfrauengruppen ansprechbar sind. Und das wollen sie jetzt auch haben und sich gründen und so. Also nach den ganzen vielen an einem Strang ziehen, kommt jetzt auch noch das offizielle Zusammenarbeiten. Ich sehe da nicht inhaltlich nicht viel Unterschied, aber ja, sie werden sich dann vielleicht ab und zu mal erklären müssen oder so darüber. Ja, die klauen sich ja auch so schon jeden Schwachsinn überall her, wo irgendwas ist. Paritätgesetz haben sie auch aus Frankreich. Also... Ja. Ja, es wird immer weltweit rumgereicht, sozusagen, ne? Diese Thesen, diese Vorhaben und so, ja. Ja. Ja, den Quatsch mit der Mehrwertsteuer haben sie aus England. Und dieser Behauptung, das wäre ja kein Luxusartikel schließlich. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem deutschen Steuerrecht. Mhm. Ja, aber auch das Toulouse-Modell oder so zum Beispiel, das ja, ja im Prinzip auch angewandt wird bei uns und ja, aber seit Ewigkeiten aus anderen Ländern. Ja, vor Ewigkeiten in anderen Ländern eben erfunden wurde. Das ist nicht von mir. Das war von Mars. Ist nicht da. Ich hab mich gemutet und schön erzählt. Klassiker, ich fühle mich peinlich. Ja, hier sind wir wieder bei Christchurch und den Folgen. Aus meiner Ecke kommen ja aber oft halt die Sachen, die so ein bisschen in die Gaming-Richtung gehen. Und hier haben wir halt den Blog Gamma Sutra. Das ist ein recht altehrwürdiger Blog. Ist halt damals bei 2014, als es um Gamergate ging, mit ziemlich hässlichen Sachen in Erscheinung getreten, wird aber heute noch von auch vielen Entwicklern halt frequentiert. Und hier hat Catherine Cross, die wir auch aus dem Gamergate-Konflikt kennen, als jemand, der ganz vorne dabei war bei der Diffamierung der Konsumentenrevolte, hat jetzt also einen Artikel geschrieben, in dem sie, wie könnte es anders sein, diese beiden Dinge vermischt. Also eine Aufstand von Konsumenten gegen die Presse, die sie mit Schimpfworten belegt und zum Gehen aufgefordert hat, ja, nachdem man sie um mehr Ethik im Journalismus gebeten hat, wird jetzt also hier verwoben. Und das ist ja auch nicht das einzige Mal, dass das irgendwie an diesem Wochenende passiert ist, sondern eine ähnlich lautende Rede wurde auf der Game Developers Conference gehalten. Ich weiß nicht, haben wir das noch einzeln drin? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, hat es nicht eingereicht. Da hat halt die Autorin von Spielen wie 80 Days und Sunless Sea, das ich bisher eigentlich ganz gerne gespielt habe, die hat so unsagbare Sachen gesagt. Also sie sagt halt, wir erinnern uns, also locker transkribiert, wir erinnern uns alle noch an Gamergate und ein tödlicher Teil dieser oder ein tödlicher Spross dieser Kultur hat halt in Christchurch dazu geführt, dass da jemand um sich geschossen hat. Und hier wird das im Endeffekt auch so ein bisschen, also man möchte sich halt dagegen verwehren, dass Videospiele dafür ins Feuer geraten, aber die Spieler, also diese weißen, maskulinen Garagenkinder, die sind halt schuld. Also es wird Columbine aufgeführt und dass man damals auch schon alles Mögliche anführen wollte, wie Marilyn Manson und sowas, aber dass es halt eigentlich immer die toxische Maskulinität ist. Dann geht es gegen die Spieler des Spiels Crusader Kings, beziehungsweise heutzutage Crusader Kings 2. Das hat angeblich, the Crusader Kings series has attracted a lot of angry young white men who want to actually bring back the Crusades. Also weiße junge Männer spielen das Spiel, die wirklich die Kreuzzüge zurückbringen wollen. Jetzt frage ich mich, Catherine, wo kriegen die genug Pferde her? Wer macht die Schwerter? Und wird dann unterm Kreuz oder macht man irgendwas Inklusiveres? Weißt du? Also was ist das für ein Blödsinn? Wenn jetzt also irgendwo jemand sagt, wegen mir in Oklahoma oder so, Deus Vult, davon wird die Welt schlechter. Und wenn er sagt, hier, ich bringe die Kreuzzüge zurück, davon wird die Welt schlechter, oder was? Und das machen die dann auch irgendwann in echt, das weiß man ja. Ne? Wie bei den letzten drei Kreuzzügen ja, im Videospiel. Wenn du sagst, Allah Akbar, das ist, dann macht die Welt besser. Und natürlich hat das auch wohl der Dings halt benutzt, der Täter von Christchurch und weitere Memes, die sich auf die Kreuzzüge und die Reconquista beziehen halt. Dann geht es noch ein bisschen um Mods und halt Leute, es gibt Leute, die machen dann halt wirklich irgendwelche Crusade-Mods für die Spiele von Paradox, von denen auch das Crusader Kings und unter anderem auch Hearts of Iron ist. Da ist natürlich auch sehr viel Sprengstoff drin. Aber es ist mir eigentlich egal, wenn sich jemand zu Hause drauf einen runterholt, dass er irgendwie in Hearts of Iron irgendwie damit Hitler die ganze Welt erobert hat, dann würde ich halt einfach mitleidig lachen und weitergehen. Also ich käme nicht drauf, dass der irgendwann eine Gefahr für die Gesellschaft wird, wirklich. Dadurch, dass er Hearts of Iron spielt. Nicht wirklich. Ja, und am Ende kommt natürlich wieder der Aufruf, man muss die Leute, also die Gamer, vor allem die Weißen, die Heterosexuellen und was weiß ich, und die Leute, die irgendwie von Kulturkrieg sprechen und Unrast säen in der Bevölkerung und so, das ist reichlich, die zu ignorieren, weil das ist nicht so schlimm, wie sie zu marginalisieren. Und das Letztere müssen wir mit ihnen tun, indem wir ihnen und ihren Gesellen, ne, die Plattform verweigern und sie von unseren Services schmeißen, wo sie ihre Propaganda verbreiten. Also Andersdenkende müssen weg. Und das auf dem Blog, der sich an die Entwickler- und Gamer-Szene richtet. Ne? Also im Endeffekt wieder Gamers are dead. Ignoring them is passive, marginalizing them is active. Ja, vielen Dank. Das ist 1A Faschismus, was ihr da plant. Aber macht ja nichts. Und es geht gleich weiter. Ja. In Deutschland ist ja nichts so gefährlich, wie von einem Rechtsterroristen umgebracht zu werden. Entschuldigung für den Zynismus an alle Leute, die wirklich Menschen an Rechtsterroristen verloren haben. Das ist für mich nur eine Art zu sagen, wenn in Paris halt so viele Leute sterben und man hinterher sagt, ja, aber es ist viel, viel wahrscheinlicher in Deutschland, dass du erstickst, als dass du von einem Terroranschlag getötet wirst, dann darf ich das wahrscheinlich auch sagen. Und wenn ich dann hier sowas, es ist Bento, ich gebe es zu, ich habe mich verleiten lassen von einem Link, weil ich schon allein die Titelzeile so toll fand. Ich fühle mich nicht mehr sicher. People of Color berichten von der Angst vor Rechtsterror. Ich nehme an, diese People of Color sind unsere Mitbürger, also Bürger, also sind besorgte Bürger. Ich weiß es nicht genau. Das Bild sehen wir hier leider, glaube ich, nicht. Das Titelbild zeigt eine junge Dame, von der gleich noch zu reden sein wird. Oh, da, doch, ja. Aber wir brauchen das nicht so lang. Vielleicht wissen dann schon einige, worum es geht, wenn sie das Bild gesehen haben. Ja, die Gefahr, Opfer von Terrorismus zu werden, ist statistisch sehr niedrig. Trotzdem hatte 2018 mehr als jeder zweite Angst vor Anschlägen, so die Studie eines Versicherers. Vor allem für nicht weiße Menschen betrifft das auch die Angst vor Rechtsterror. Nicht erst seit dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch. Seit Monaten wird über Drohmails berichtet, unterschrieben von einem NSU 2.0. Ja, es wurden auch irgendwie, also, ja, bisher sind halt Briefe geschrieben worden. Drohbrief ist eine schlimme Sache, ist eine Straftat, aber gibt mir nicht so richtig den Blick darauf, wer das, ob da wirklich was dahinter steckt. Das könnte halt auch jeder machen. Was macht das mit People of Color, die in Deutschland leben? Wir haben mit drei Menschen gesprochen. Dann kommt erstmal Jasmin, 23. Ich frage mich, ob wir uns hier überhaupt noch sicher fühlen dürfen. Ich bin jetzt nicht zu Tode verängstigt, aber es gibt ein extrem ungutes Gefühl im Bauch. Was ist, wenn das jetzt nicht Jasmin, 23, sondern Sören Malte, 22 wäre? Das wäre ein Nazi, ne? Oder? Das wäre ein Schwede, oder? Ja, was weiß ich. Also... Ich hatte nach dem NSU das Vertrauen in den Staat verloren. Ich hatte nach dem Anschlag von Berlin das Vertrauen in den Staat verloren. Da wurde Aufarbeitung versprochen, die hat aber nicht wirklich stattgefunden. Jetzt ist die Politik damit beschäftigt, die Wählerschaft zurückzuholen, die zur AfD übergelaufen ist, statt bei uns darum zu kämpfen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Also das ist wirklich, das sind schlimmer als die sogenannten besorgten Bürger, finde ich. Und dann wird von dem zweiten Herrn hier, Akin 27, das finde ich schon wieder, das ist was ganz anderes, als der NSU bekannt wurde. Gerade kleine Gastronomiebetreiber waren damals sehr verunsichert, kann ich komplett verstehen. Das ist eine realistische Angst gewesen damals. Meine Mutter hat während der Mordserie eine Kneipe betrieben und damals ernsthaft überlegt, sich einen Waffenschein zuzulegen. Bei uns hat es Riesengeschrei gegeben, als die Leute angefangen haben, mehr kleine Waffenscheine zu beantragen. Ja, und dann, wenn man ganz runterscrollt, kommt dann die Dame, die auch im Titelbild vorhin kurz zu sehen war, eine gewisse Ash, 33. Und da muss man dann halt ein bisschen auf Twitter unterwegs sein, damit man die Dame unter diversen Ads kennt irgendwie. Wie war das? Ash, Free Ash war mal die Kampagne, als sie gesperrt war und so, weil sie nämlich gerne ihrem Hass auf die Mehrheitsgesellschaft freien Lauf lässt. Da sind wirklich eklige Sachen dabei. Ich werde die hier nicht wiederholen, auch wenn Rassismus gegen Weiße ihrer Meinung nach natürlich gar nicht möglich ist. Aber hier ist dann, ich wurde selbst schon bedroht, anonym über Social Media. Als Experiment habe ich dann einmal Telonym benutzt, ein Tool, mit dem man mir anonym Nachrichten zukommen lassen kann. Ja. Merkst du was? Scheiße lockt Fliegen an. Und wenn du irgendwo wohlriechende Scheiße ins Internet kippst, mit der Möglichkeit, da anonym hinzufliegen und sich was von der Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Scheiße zu holen, dann wunderst du dich, wenn du da auch die entsprechenden Ich meine, wen denkst du, ziehst du da an? Ash. Oh. Ja, bald brennen wieder die Öfen, hat man ihr geschrieben. Oder man hat ihr von Tag X geschrieben. Im Alltag habe ich verschiedene Strategien entwickelt, um mit solchen Drohungen umzugehen. Ich versuche es meist mit Ignorieren. Manchmal aber auch mit Gegenrede. Und da ist ja wieder der schöne Begriff. Gegenrede. Das ist Gegenrede, wenn man sagt, alle Weißen sind Rassisten, alle Weißen Heterosexuellen, die unterdrücken die Queeren, bis sie bluten und so. Das ist alles nur Gegenrede. Haut die Glatzen, bis sie platzen oder so. Und ich weiß nicht, Bento, ihr wisst doch, wer die Tante ist. Ist das nicht so ein bisschen unehrlich? Oder? Jemanden, der eimerweise Hass ins Netz gießt und dafür auch schon mehrmals von Twitter vor die Tür gesetzt worden ist. Obwohl Twitter ein sehr progressives Unternehmen ist, übrigens gerade Twitter Deutschland auch. Wir erinnern uns alle noch an das schöne Gruppenfoto mit Deutschlands tollsten Netzfeministinnen und der Twitter-Zentrale in Berlin. Also wenn selbst die diese Ash schon ein paar Mal, warum macht ihr dann ein anonymisiertes, nicht anonymisiertes, wie auch immer, Interview mit der und sagt nicht dazu, wer sie ist? Das ist unehrlich, Fabian Schmidt. Ja, wo wir gerade über Twitter Deutschland reden, wollte ich nur anmerken, ne, Solanum ist ja auch gebannt worden von Twitter Deutschland. Ne? Schon wieder? Ja, ist schon ein bisschen was her. Aber ach so, ja. Wegen was Schlimmes? Nö. Ist jetzt mal ohne Kontext einfach mal so reingeworfen, ne? Ja, Sacha Baron Cohen hat sich auch geäußert. Sie hat gesagt, im Parlament wird aus dem Koran zitiert, Frauen tragen das Solidaritätskopftuch, das Freitagsgebet findet öffentlich statt und wird im TV übertragen. Die Premierministerin öffnet eine Rede mit Salam und zitiert Propheten Mohammed. Wir sehen, wie ein Terrorist auf ganzer Linie versagt. Glaube ich nicht. Tut mir leid, Betjübel, ich sehe da eher, wie die Fronten verhärtet werden und man es den Leuten nochmal richtig reinreibt, wie die Islamisierung vorantreibt. Ich sehe George Bush auf einem Flugzeugträger stehen und die Daumen in die Höhe recken, wo Mission Accomplished steht. Entschuldigung, aber genau das hat der Typ gewollt. Genau das. Betül. Irgendwas, entweder das oder was in der Richtung, in die ganz andere Richtung. Aber er hat mit der extremen Reaktion gerechnet und die hat er auch von euch gekriegt. Habt das schön gemacht. Ja, auf jeden Fall sieht man an solchen Sachen auch mal wieder die Gesinnung dieser Leute. Also ich lese hier nirgendwo irgendwas von wegen Freiwilligkeit oder so, jeder so leben, wie er möchte oder irgendwas. Ah, und bitte scroll den Bernd Seemann doch nochmal hoch. Bernd Seemann und das Gesetz des Flughafens, bald in ihrer Buchhandlung. Das geht jedoch nur woanders, nicht in Deutschland. Leider. Seufz. Was hat sie da unten noch für ein lustiges Meme drunter gemacht? Naja, das sind Leute, die sich eine Kippe aufsetzen. Das ist schon alles ganz schön schlimm. Weil jemand vorwirft, dass sich niemand eine Kippe aufsetzen würde oder ein Kreuz umhängen, was Kippe nicht ganz stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht missionierende Religion, bitte. Und die sind auch nicht daran interessiert, im Namen ihres Glaubens ein Weltreich zu errichten. Rechter Bestseller-Publizist. Um wen kann es da nur gehen? Warum steht in der zweiten Zeile dann was von Jordan Peterson? Das ist auch so banal, ja. Wie passt das denn zusammen? Ja, das ist auch ein bisschen, es wird auch das ausgenutzt, ne? Der Vorfall da sozusagen. Und dann versucht so eine politische Agenda durchzusetzen. Das ist so bestimmt bei den Leuten, die das gemacht haben. Sehr schön. The power of edit. Ja, also wir haben ja Also die Tante ist wohl eigentlich eine Schreiberin bei der Taz, die Anke Richter. Die Anke Richter kann auch nicht so gut schreiben vielleicht, deswegen hat sie bei dem Artikel hier den ein oder anderen Fehler eingebaut. Ich habe den jetzt hier leider natürlich nicht offen, um reinzugucken. Aber zum Beispiel hier haben wir gleich vor dem Terroranschlag in Christchurch posierte Bestsellerautor Jordan Peterson. Das stand da vorher nicht. Das stand vorher, dass es nach dem Anschlag gewesen wäre. Also wir fangen gleich schon mal damit an, dass wir kompletten Hokuspokus erzählen im Endeffekt. Und das Lustige ist sogar auf Kotaku in Action, also der Seite, die sich im Netz so ein bisschen um die Reste von Gamergate kümmert, selbst da ist der Artikel aufgetaucht. Inklusive der Berichtigungen, die der Artikel halt auch braucht. Ich versuche gerade, wo habe ich es denn gehabt hier? Verdammt. Naja, auf jeden Fall behauptet diese Frau, Jordan Peterson beziehe viel Geld über seine Fans von der Plattform Pantheon. Ich gehe mal davon aus, und viele gehen davon aus, dass sie eigentlich Patreon meint. Und dass sie im Endeffekt wahrscheinlich nicht weiß, dass Jordan Peterson schon lange mit Patreon abgeschlossen hat. Also völlig sachlicher Blödsinn da drin. Sie hat behauptet, dass Jordan Peterson sei bei PewDiePie in der Show gewesen. Es stimmt auch nicht. PewDiePie hat aus seinem Buch vorgelesen. Aber darüber war es der Autorin dann halt möglich, wenn wir hier sehen, Anke Richter, Christchurch, ja, nämlich die Verbindung zu ziehen, weil PewDiePie, das hat ja der Attentäter, hat das Wort ja benutzt, hat subscribe to PewDiePie gesagt, weil er genau wusste, was er anrichten wird. Ja, und so haben wir eine super Connection, oder? Von Peterson über PewDiePie bis nach Christchurch. Und mit dem Recht nennt sie ihn einen rechten Bestseller-Publizisten. Das ist so unehrlich noch obendrauf. Auf die ganzen falschen Behauptungen, die in dem, ich weiß nicht, wie viel davon inzwischen korrigiert ist, aber dann kommt sie noch mit sowas um die Ecke. Und ich habe ja auf Twitter ein schönes Video dazu verlinkt, wo genau dieser Behauptung, oh hier. Ah ja. Komisch, da steht aber nicht, dass sie drinstehen hatten, das wäre andersrum gewesen. Ja, Peterson, in dem Video, was ich auf Twitter verlinkt habe, wird ganz klar dargestellt, wie A, Peterson überhaupt nicht rechte Positionen vertritt und B, die Rechten ihn hassen. Ja, gerade diese Leute, von denen immer geredet wird, von dieser mysteriösen Alt-Right, von diesem, wie heißt der, Richard Spencer und solchen Idioten, die hassen den Typ. Und trotzdem wird behauptet, er wäre ihr Guru. Und was auch irgendwie nicht so passt, ist, dass in dem Artikel behauptet wird, dass halt vor allem weiße jugendliche Männer das Ding kaufen. Das ist nämlich ein Bestseller in Südkorea. Das 12 Rules for Life. Schau mal einer an. Aber in Korea wohnen wahrscheinlich auch nur Weiße. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die nicht so farbig, wie andere Leute farbig sind. Oder wie auch immer man das nennt, wenn man POC oder BIPOC oder TÜGGEBIG-PIPOP ist. Ja. Schämt euch, Spiegel. Echt, das ist, also, ja, komm, wenn ich Peterson wäre, würde ich euch eine Klage reindrücken. Die kleine Chefredaktion oder so, die das mal prüft. Komisch, ne? Pantheon. Abgeschrieben hat es irgendwo und hat dabei das Wort nicht verstanden und die Autokorrektur hat ihr reingefuscht. Pantheon. Ja, wahrscheinlich. Journalisten, ey. Also wirklich, Patreon und Pantheon zu verwechseln, das lässt tief blicken. Hart, ja. Ja, wie gesagt, es könnte die Rechtschreibkorrektur sein, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Erst hat er einen Livestream auf Facebook. Ich wollte sagen, Zapp spaltet die Gesellschaft mit ihrem neuen Beitrag, oder was? erwartet uns. Gestartet. Dann hat er einen Helm mit Kamera aufgesetzt und 50 Menschen getötet. Ein Anschlag live auf Facebook, hochgeladen auf YouTube, diskutiert auf Reddit und auf der ganzen Welt geteilt. Der Attentäter von Christchurch hat alles daran gesetzt, seine grausamen Taten zu verbreiten. Deswegen wollen wir weder sein Video zeigen, noch seinen Namen nennen. Medien reagieren auf den Anschlag unterschiedlich. Mit einer schwarzen Titelseite wie die Hamburger Morgenpost oder aber wie die BZ, die Screenshots aus dem Livestream zeigt, auf denen offen Opfer zu sehen sind. Wir haben die Bilder unkenntlich gemacht. Die Bild veröffentlicht sogar Ausschnitte aus dem Video. Chef Julian Reichelt argumentiert: Erst die Bilder verdeutlichen uns die erschütternde menschliche Dimension dieser Schreckenstat. Brauchen wir die Bilder, um das Grauen zu begreifen? Medienwissenschaftler Stefan Weichert sieht darin keinen Mehrwert. Es ist eine Sensationslust, die bedient wird. Man bedient ganz klar eine Pornografie des Terrors, sich daran aufzugeilen, solche Bilder zu sehen. Man muss verstehen, dass die Tat der Terroristen auf maximale Aufmerksamkeit abzielt. Und die Medien dürfen sich da eben nicht zu Helfershelfern machen lassen, die diese Propaganda der Tat verbreiten. Viele Attentäter setzen darauf, dass die Medien Angst und Schrecken weiterverbreiten. Ob Anders Breivik, der Islamische Staat oder der Terrorist vom Breitscheidplatz, Anis Amri. Im Fokus stehen diesmal aber insbesondere die sozialen Netzwerke. Auf Facebook und YouTube wurde das Tätervideo binnen weniger Stunden hochgeladen, geklickt und verbreitet. Forderungen nach mehr Kontrolle werden laut. Ja, Forderungen nach mehr Kontrolle. In Neuseeland haben sie ja zum Beispiel gesagt, jeder, der das Video teilt oder das runtergeladen hat und das nicht sofort löscht, der muss eine Strafe befürchten. Ja, in Neuseeland, aber der kann sich jetzt darüber amüsiert, dass die glauben, dass es so ginge. Also speziell, wenn das dann irgendwie auch noch interessant gemacht wird, dadurch, dass es dann überall verboten wird. Ja, also persönlich kann ich dazu nur eins sagen, und zwar, ich habe mir das Video selber nicht gegeben, weil ich mir sowas einfach ungern angucke. Aber von den Beschreibungen her kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das Ganze aussieht. Eben. Ja, und es gibt auch Dinge, die kannst du nicht ungesehen machen, das ist auch nicht so gut. Immer. Ja, es gibt genug Beschreibungen, die die wichtigsten Szenen auch beschreiben, die man in Videos sieht. Ja, es gab ja verschiedene dramatische Szenen, beispielsweise auch, wie einer versucht hat, den zu überwältigen, und das hat natürlich leider nicht geklappt. Und also auch für Leute, die sich das Video nicht angucken wollen, das kann ich absolut verstehen. Muss man auch nicht unbedingt. Aber das Wegzensieren, ja, ich meine, in 5 Sekunden hat jeder, der irgendwie Ahnung hat, das gefunden im Internet. Das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn, das zu versuchen zu zensieren. Facebook wehrt sich und erklärt: In den ersten 24 Stunden haben wir weltweit über 1,5 Millionen Videos entfernt, über 1,2 Millionen bereits beim Upload. Trotzdem wird das Video ständig neu hochgeladen. Schon kleine Änderungen reichen, um die Filter auszutricksen. Egal, welches Erkennungsmerkmal ich einem solchen Video beispielsweise zuweise, Tonerkennung, Bilderkennung, kann schon durch ein leichtes Manöver, indem ich es zum Beispiel vom eigenen Bildschirm abfilme oder andere Sequenzen hineinschneide, so verändert werden, dass es durch die Filter der Algorithmen durchrutscht. Und bei Plattformen wie 8chan fehlt jegliche Kontrolle. Artikel 17 lässt grüßen. Das ist genau der Grund, warum das mit den Upload-Filtern nicht funktioniert. Ich rutscht. Und bei Plattformen wie 8chan fehlt jegliche Kontrolle. 8chan ist ein sogenanntes Imageboard. Ein Forum für Bilder und Gespräche. Nutzer sind hier vollkommen anonym. Nichts wird gelöscht, sofern es nicht gegen Urheberrechte verstößt. Wie kann man denn auf der einen Seite ein völlig rechtloses Forum sein und auf der anderen Sachen löschen, die gegen das Urheberrecht verstoßen? Eine Mischung aus radikalem Gedankengut, Grenzüberschreitungen, Frauenfeindlichkeit. Die Nutzer, hauptsächlich junge weiße Männer. Also für Leute, die nur das Audio hören, hier wird gerade durch eine Archivseite von 8chan durchgescrollt und verschiedene Bilder, unter anderem ein Comicbild von Adolf Hitler mit Alien-Augen und sowas wird gezeigt für den, in Anführungszeichen, Schockeffekt. Gefährlich. Auf dieser Plattform verbreitet der neuseeländische Attentäter sein Manifest und kündigt seine Taten an. Man weiß in vielen Fällen gar nicht, wer die Betreiber sind. Man kann selten diese Firmen oder Angebote zur Verantwortung ziehen, weil sie auch immer wieder die Domains wechseln und weil sie sich ganz klar... Wobei 8chan, man weiß, wer der Betreiber ist, aber... Vielleicht nicht mehr Frederick Brennan wohl, ne? Also ich frage mich hier, das ist halt schade, dass man hier gar nicht sieht, was war die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier auf eine ganz andere Frage antwortet, als die, das, was hier impliziert wird mit 8chan und so. Auf die freie Rede berufen. Wer es darauf anlegt, kann das Material. Also. Ja, freie Rede ist wichtig. Ja, ich will, kann ja echt jeder selber entscheiden, aber ich finde schon nicht, dass. Also, finde es schon gut, dass die großen Plattformen das schon schwer machen, da dran zu kommen. Ich brauche das nicht in meinem gesellschaftlichen Gedächtnis. Ich bin halt da ein Weichei, aber. Chris, bist du eigentlich noch da? Weil ja, ich bin noch da, ja. Ich dachte, du bist irgendwie, weil wir dich gar nicht mehr gehört haben jetzt. Okay. Ja. Meine Meinung dazu habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Also ich gucke es mir nicht an, weil ich mir das nicht, ich brauche sowas nicht für meinen Kopf. Ja, eben. Also ich meine, dieses ja, man kann es auch komplett freigeben, so, das verstehe ich ja auch, ne? Dass man das versucht, wenigstens. Das Problem ist ja nicht, dass sie das irgendwie wegfiltern. Das können sie ja meinetwegen ruhig machen. Aber das, was die da draus machen, finde ich halt scheiße. Jetzt, was Zap da draus macht. Wieder 100% so unser Narrativ irgendwie. Die weißen Männer. Und, ja, absolut. Wir rufen sich auf die Redefreiheit, Schurken. Stellt euch das mal vor. Du weißt doch, Sibel Schick, rechte Argumente wie Redefreiheit. Mhm. Ach du meine Güte. Ja, habt ihr das mitbekommen? Nee. Ja, also der BAMF-Skandal, wo ganz viele Asylanträge wohl ziemlich ungeprüft einfach durchgewunken wurden, der findet seinen Ursprung nach einigen Monaten Untersuchung in einer Liebschaft der Amtsleiterin mit irgendeinem Anwalt, irgendeinem syrischen oder so. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und die haben ja auch 70 Ermittler oder sowas drauf angesetzt, auf diese ganze Geschichte. Aber im Endeffekt scheint da wirklich nicht viel übrig zu bleiben, außer eben so ein Komplott, dass die Chefin da von ganz oben gesponnen hat, um die Leute da ja eben in Deutschland halten zu können und die Asylanträge zu bewilligen. Ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob es so war, aber es sieht wohl alles sehr stark danach aus. Ja, also so eine Räuberpistole über 3 Seiten hier. Ja, muss man sich halt durchlesen. Seite 2 und 3 ist dann mehr so die Beschreibung, wie es dann gelaufen ist. Das habe ich jetzt nicht so genau geguckt, aber an sich die Story, dass die Amtsleiterin hinter diesem doch ganz schön skandalösen Ding steht, ist auch nochmal eine interessante Auflösung, finde ich. Weil es war ja wirklich deutschlandweit so. Es war ja wirklich ein Skandal, dass man gesagt hat, das wird politisch gesteuert oder so, ne? Und von daher ist die Auflösung da schon ziemlich unspektakulär irgendwie. Aber das ist die Macht der Männer über die Frauen, ne? Da sieht es mal. Ja, in Italien wollte einer Busfahrer seine 50 Kinder in den Bus verbrennen, die er dabei hatte. Und ja, man zweifelt so ein bisschen momentan über das Motiv. Also einerseits sagen viele Leute, es war eben Moslem und er hat bestimmt ein politisches Motiv oder ein islamistisches Motiv eben. Soweit ich das verstanden habe, gibt es doch da Augenzeugenaussagen, ja, denen er gefordert hat, das Sterben im Mittelmeer müsse aufhören. Ja, genau. Und er hat aber auch gesagt, irgendwie zu den Kindern wohl, dass sie jetzt sterben müssten wie seine Kinder oder so. Also so eine Art familiäre Verzweiflungssituation ist auch noch zumindest dabei, ne? Also entschieden ist er auch noch, wenn er wirklich drei Töchter im Mittelmeer verloren hat, das wäre schon auch bitter, denke ich mal. Dann hat er irgendwie nur, wie gesagt, eine schiedende Frau, zwei Kinder, zwei Söhne noch in Italien. Ja, aber was ist das für, also das mag zwar auch traurig sein, aber es kann ja nicht sein, jetzt müssen andere Leute das genauso fühlen. Ja, das ist natürlich richtig, ne? Das ist, ich habe so gedacht, dass das so ein bisschen auf irgendwas Beklopptes kommt, so Leute, die das Gefühl haben, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Scheinbar. Es ist echt ein Glück, dass da alle Kinder rausgekommen sind. So muss ich sagen. Also ja. Ich finde das auch immer ein bisschen perfide, dass man diese ganze persönliche Situation so missachtet. Also missachtet ist vielleicht übertrieben, aber nicht wirklich heranzieht, sondern irgendwie nur politisch das Ganze meint. Aber wie oft lenken sich selber Leute mit Politik Sachen ab, um sich mit sich selber nicht beschäftigen zu müssen oder so. Also ich glaube, da dann ist eine ganze Menge Motivation trotzdem da auch drin steckt, ne? In der Geschichte. Whatever. Alexanderplatz haben sie auf die Fresse gehauen. Ja, das ist ja eine Seltenheit. Das ist meine Schlägerei am Alexanderplatz. Ja, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren es in dem Fall zwei YouTuber-Gruppen, ja. Also zwei Fangruppen von zwei verschiedenen YouTubern oder so, die sich gekloppt haben, wer der bessere YouTuber ist oder so. Nee. Also YouTuber-Treffen ist schon mal eine Unverschämtheit. Weil diese Herren, um die es da geht, sind nicht nur YouTuber, sondern die nutzen YouTube, weil sie so Rap-Musik, wie die jungen Leute sagen, machen. Mhm. Und da gibt es ja diese Diss-Kultur. Und was ich jetzt auch gelernt habe, man kann sich auch über Instagram dissen. Das habe ich aus der Sache gelernt. Ein Instagram-Diss. Und der eine von denen mit dem Namen That's Bekir aus Stuttgart hat was Böses über den anderen gesagt, der hieß Bahar al-Amud oder über seine Mutter. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat dieser Bekir angekündigt, nach Berlin zu kommen und sich dort auf dem Alex mit seinen Fans zu treffen, was ich sowieso schon mal für eine komische Idee halt. Aber gut. Der hat 260.000 Abonnenten, also hat er wahrscheinlich auch ein paar in Berlin. Ja. Und der andere, der Bahar al-Amud, der hat 13.000 Abonnenten und hat gesagt, du hast Berlin-Verbot. So wie das unserem Kollegen OPEX, der schon lange nicht mehr da war, wie es dem ja auch mit Heidelberg ergangen ist. Ja. Und was halt so passiert, wenn Leute aus dieser Szene und die anhängen, bei dem Bahar al-Amud munkelt man, ein Großteil der Leute, die mit ihm da waren, seien nicht nur Fans, sondern auch erweiterte Familie eines Clans aus Berlin gewesen. Mhm. Und die haben sich dann da getroffen, dann haben die wohl kurz miteinander gesprochen und so Sachen gesagt wie: Du weißt, du hast Familie beleidigt. Du weißt, bei Familie gibt es keinen Spaß mehr, Habibi. Da geht's um Ehre, sagte Al-Ahmud zu Bekir. Dann prasselten Schläge auf Bekirs Gesicht ein. Der Pulk eskalierte, lautes Geschrei war zu hören. Polizei, Pfefferspray, Schlagstöcke. 20 von ihnen rannten in den U-Bahnhof, sprangen ins Gleisbett, wo sie sich mit Schottersteinen bewarfen. Etwa 100 Polizisten waren im Einsatz. Oh, hoffentlich releasen die ein paar Videos davon. YouTuber-Treffen, Till Biermann. Findest du das nicht ein bisschen arg billig, das zu framen? Hast du im ARD-Manual gelesen oder was? Es kommt mir so ein bisschen Artikel 13 querschlägermäßig vor. Warum würde man hier von einem YouTuber-Treffen sprechen, wenn es noch ein Rapper-Treffen war? Noch genauer ein Rapper-Treffen mit Migrationshintergrund, auch wenn ich es ungern in dem Zusammenhang, aber wenn man sich die Bilder anguckt, auch unter den Fans, Es ist nicht so einfach, Leute mit eindeutig kaukasischen Merkmalen zu finden, sage ich jetzt mal. Ja klar, bei der Meldung hat man sich auf jeden Fall gefragt, ja, was denn da die Leute lustigerweise zu gehorchen oder so. Ne? Lustigerweise hatte ich, ich war Kaffee trinken bei einem Kumpel und da war noch ein Kumpel von ihm da und der sagt ja, was ist da los hier? Du bist doch auch auf YouTube. Warum haben sich die YouTuber da gekloppt? Ich sag nee. Ja. Aber halt so kommt es halt bei den Normis an. Weil YouTuber sich kloppen, ne? Ja, weil YouTuber sich natürlich, und die haben alle einen Mob irgendwie, wenn die irgendwo hinkommen, dann. Jetzt habe ich gelesen, in Frankfurt gab es noch sowas Ähnliches, wo irgendwie angeblich 600 Leute da aufgelaufen sind und sind dann als Flashmob einfach ohne Rücksicht auf Verluste die Einkaufsstraße rauf und runter gerannt, so als Gruppe. Und wirklich halt gar keine Rücksicht. Ja. Und die Leute umgerannt und solche Sachen. Man musste auch die Polizei auseinanderbringen. Auch YouTuber, natürlich YouTuber. Ja. Apropos YouTube, ja. Schauen wir doch mal, was Axel Voss zu den Leuten zu sagen hatte, die gegen Artikel 13 demonstriert haben. Und am Dienstag werden wir dann wissen, wie die Abstimmung über die neue EU-Urheberrechtslinie ausgegangen ist. Bis dahin verabschieden wir uns hier aus Hamburg. Jetzt können wir es nochmal probieren. Die Kolleginnen und Kollegen von Tagesschau 24 sind quasi wieder runter. Wir sind bei denen runter vom Sender und wir versuchen nochmal hier im Stream jetzt eine Verbindung zu Axel Voss herzustellen, dem CDU-Abgeordneten, der ja der Berichterstatter im Europaparlament ist zur Urheberrechtsrichtlinie. Ich komme immer über dieses Wort nicht rüber. Herr Voss, können Sie mich jetzt hören? Herr Voss, können Sie mich jetzt noch mal hören? Es ist, scheint schwierig zu sein. Wir senden aus einer improvisierten Social-Media-Web-Regie, die nicht quasi unserem normalen Studio entspricht. Aber ich hoffe, mittlerweile klappt es ein bisschen besser mit der Tonverbindung nach Bonn. Es freut uns, dass Sie sich zumindest die Zeit genommen haben, am Samstagnachmittag jetzt noch mal wahrscheinlich auch für Ihre Seite werben zu wollen, Herr Voss. Können Sie mich hören? Bitte. Schön, dass er die ganze Frage gesagt hat. Aus irgendeinem Grund will es nicht klappen. Das ist bedauerlich. Wir werden es weiterhin versuchen, würden dann aber hier jetzt erstmal den Stream beenden, bevor wir uns weiter in irgendwelchen Schaltproblemen verheddern. Und bedanke mich auch für eure und ihre Aufmerksamkeit. Ich habe gesehen, die Kommentare waren nicht alle ganz freundlich. Ich habe alles Nötige gesehen von dem Post. Gehört vor allen Dingen. Ja, also ich fand fundiert, ja, also hat schön nochmal die Vorteile zur Geltung gebracht von den neuen Artikeln in der Urheberrechtsreform und kann man dem Axel eigentlich, das war so rhetorisch die beste Leistung, die er in letzter Zeit gebracht hat. Er hat nichts Falsches gesagt. Ja, er hat mal keinen Blödsinn geredet. Der hat ja wirklich wohl letzte Woche gesagt, dass es Druck von den großen Verlegern gegeben hat, falls das nicht durchkommt, gäbe es praktisch hinter die Löffel, was die EU-Wahlberichterstattung angeht. Das hat er offen zugegeben. Die Julia Reda hat das getwittert und hat ein Video hinterher getwittert. Und dann kommen User und sagen, ja und, hast du geglaubt, dass das bei uns irgendwie nicht so läuft? Ist doch klar. Und ich denke mir so, ja und warum brennen dann noch keine Barrikaden auf den Straßen? Weil ich meine, wenn wir darauf schon reagieren mit, ja, die lassen sich halt unter Druck setzen von großen Lobbygruppen, ist doch klar, dann ja, brauchen wir eigentlich auch gar nicht meckern. Also der beste Satz war auf jeden Fall, wir senden auf einer improvisierten Social-Media-Web-Regie. Ja. Dann wurde er gefiltert. Einmal mit Profis, guter Clip. Ja, kommen wir zum Artikel 13. Nein, Artikel 17 ist es jetzt. Also die haben die Nummerierung geändert. Kommen wir bestimmt auch noch zu. Aber erstmal, Wikipedia hat ja im Endeffekt eine Aktion gestartet, dass sie einen Tag lang einen Wikipedia-Blackout gemacht haben. Vielleicht haben das einige Leute nicht gemerkt, weil wer Adblocker angeschaltet hat, der hat davon nichts gemerkt, weil das war im Endeffekt einfach nur ein CSS-Skript und die meisten Adblocker haben das einfach rausgefiltert. Und ja, deswegen hier nochmal für euch eingeblendet, das, was man gesehen hat, wenn man Wikipedia angesteuert hat und man hatte keinen Adblocker an. Dies ist unsere letzte Chance. Helfen Sie uns, das Urheberrecht in Europa zu modernisieren. Und im Endeffekt ist es ja so, dass Enzyklopädien und andere wissenschaftliche Nachschlagewerke in Artikel 2, der auch weiterhin Artikel 2 ist, weiterhin ausgenommen sind von diesen ganzen Richtlinien, die diese Copyright-Richtlinie angeht. Allerdings gibt es halt genug verschiedene, Wikipedia ist trotzdem davon betroffen. Wikipedia sagt hier selber, von Artikel 11 sind wir betroffen, auch wenn wir von Artikel 13 nicht betroffen sind. Meiner Meinung nach sind sie von Artikel 13 auch betroffen, aber das ist eine andere Sache. Nochmal, auch wenn sie explizit als Ausnahme genannt sind, sind sie trotzdem betroffen. Ja, also das zeigt einfach nur, wie handwerklich schlecht die ganze Richtlinie gemacht ist. Ja, was sagt ihr dazu? Einen Tag lang waren ganz viele Schüler aufgeschmissen, weil sie nichts nachschlagen konnten für die Hausaufgaben. Oder wie seht ihr das? Ja, ich meine, das mit den Adblockern, da ist doch schon die Hälfte bis drei Viertel der Schüler dann schon raus, oder? Ich weiß nicht. Ich bin halt so ein altmodischer Mensch, der denkt, ich benutze mal keinen Adblocker für die meisten Seiten, weil ich denke, irgendwo müssen die auch von leben, und wenn es Scraps sind. Aber ja, kann jeder machen, wie er will, ne? Ja, ich finde, dass Wikipedia da einfach seine Reichweite mal gut genutzt hat. Kann ich nichts gegen sagen. Also, ob das erfolgreich ist oder nicht, weiß man nicht. Aber ich sag nur Gamergate-Artikel. Das ist auch so ein Grund, warum ich Wikipedia irgendwie eigentlich nicht so mag, aber gut. Ist halt, was den Umfang angeht, unschlagbar. Aber was die Fakten angeht, bisschen immer mit Vorsicht genießen. Ja, das ist nämlich auch der Punkt, weil Wikipedia hat ja eine gewisse redaktionelle Bearbeitung der Artikel. Und ja, also wie gesagt, obwohl die in den Ausnahmen auf Umwegen implizit genannt wurden, ist es halt kompliziert. Ja, deswegen. Die sind trotzdem davon betroffen, auch wenn Normies denken, da gilt eine Ausnahme für Wikipedia. Nee, Wikipedia wird auch davon betroffen sein. Ein passendes Beispiel. Wikipedia hat ja auch sehr viele Bilder in den Artikeln zu irgendwelchen Sachen. Ja, ne? Sollen die Bilder alle wegmachen? Dann sind sie vielleicht nicht mehr betroffen. Aber gut. Hier haben wir hier haben wir im Endeffekt die finale Version der EU-DSM-Richtlinie, Digital Single Copyright Market-Richtlinie. Und der wird jetzt noch in alle Sprachen übersetzt, aber das ist quasi die finale Version. Hat Julia Reda mal wieder geleakt, wie immer. Und auf Seite 120 sieht man das, was jetzt am relevantesten ist. Und zwar im Gegensatz zur vorigen Version, in der es ja noch keinen Artikel 6 beispielsweise gab, der war einfach leer gelassen, sind jetzt hier noch Artikel 6, Artikel 9a und Artikel 8b, eingefügt worden. Und dadurch ist im Endeffekt Artikel 13, Artikel 11, 12 und 13 sind einfach nach hinten gerutscht und sind jetzt, Artikel 17, 16 und 15, machen wir es so. Ja, und das führt natürlich zu ein bisschen Verwirrung, weil jetzt alle sich gegen Artikel 13 mobilisieren, aber Artikel 17 ist das, was gemeint ist, und das war es eigentlich schon. Und halt das Dokument. Das haben die auch nur gemacht, damit der Axel Fotz sich dann in irgendeiner Show hinstellen kann und sagen kann, haha, die wissen eigentlich mal, um welchen Artikel das geht, und dann die Zunge rausstreckt und beide Arme in die Luft. Die Strategie, die bis jetzt gefahren haben, war ja so desaströs, dass man das schon fast annehmen könnte, dass das irgendwie dahinter steckt. Es hinterlässt bei mir auch ein bisschen komischen Geschmack im Mund, aber es liegt halt wirklich daran, dass da noch so ein paar Sachen ausgehandelt werden mussten und eingefügt wurden. Und nochmal, wie gesagt, in der letzten Version, die wir auch immer besprochen haben, gab es den Artikel 6 ja gar nicht beispielsweise. Und weiterhin zu beachten, Artikel 4, da geht es um die Maschinenauswertung von großen Datensätzen. Wenig beachtet. Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformation und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. Ja, also nicht die Russen, sondern jetzt die Amerikaner. Okay. Ich habe als Antwort darauf das klassische Mittel des Rewordings benutzt. Wenn schwedische Aktivisten mit massivem Einsatz von Desinformation gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. Oh, komisch. Wird auch ein Schuh draus, wenn man so simpel denken will. Aber natürlich ist hier halt auch einfach Blödsinn. Gekaufte Demonstranten. Wer glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, CDU, CSU in Europa? Dass ihr entscheidet, wer gekaufte Demonstranten sind. Ja, es ging ja das Narrativ durch die Medien, dass es eine gewisse Medienagentur gegeben hätte, die gewissen YouTubern Geld gezahlt hätte, um Anti-Artikel 13 Videos zu produzieren. Und wenn das so wäre, ja, die GEMA hat doch auch die ganzen Verwerter haben doch auch Pro-Werbung gemacht. Ich rede hier von Artikeln, die in der FAZ waren und im Spiegel auf jeden Fall. Und bei weiterer Recherche, die haben keine Quellen, gar nichts. Nichts. Ist einfach nichts. Ja, und außerdem, das war jetzt eine Reaktion auf die Demonstration von gestern, und da waren ja teilweise in manchen Städten schon auch richtige Politiker da mit dabei von den diversen Parteien, die sich dagegen ausgesprochen haben, gegen die Reform. Also, und ich glaube mal nicht, dass die Nicola Beer zum Beispiel irgendwie von Amerikanern bezahlt wurde, um da gegen Uploadfilter zu demonstrieren. Also. Irgendjemand hat ja diese verrückte Zahl in Umlauf gebracht, es gäbe 450 Euro pro, ich weiß nicht mehr, aus welcher Quelle das gestern gesickert ist. Die offizielle Zahl der Teilnehmer, 200.000 irgendwie in ganz Deutschland. Das macht dann die lockere Summe von 90 Millionen für einen Tag. Ja, YouTube hat das. Ja, YouTube macht das, ne? Schneiden sie sich aus der Rippe, ja. Ja, also. Und die geben das nicht dem Voss. Nach dem, was ich da gestern gesehen habe in Hannover, muss ich auch noch wirklich sagen, ich hoffe, die arbeitsschutzrechtlichen Dinge für Minderjährige sind eingehalten worden. Also, ja. Aber die Kinder lieben die Amerikaner. Im Chat wird gefragt, wie die AfD zu der Reform steht. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem... Naja, die haben ja nur einen Abgeordneten, der hat ja dagegen gestimmt. Der hat dagegen gestimmt. Ja, die anderen sind ja alle weggegangen. Die anderen haben ja ihre eigene Nummer dann gemacht mit Alpha-Partei und so. Ach so. Ich glaube, okay. Der Meuthen ist das, der letzte Verbliebene. Der hat dagegen gestimmt, ja. Ah, stimmt. Der User Anonym stützt mein Gedächtnis und sagt, diese 450 Euro, das hat auch die Frau Reda, die wir hier nicht oft genug zitieren können, nochmal getwittert. Gestern ist es mir gerade wieder eingefallen. Das rührt daher, dass Parlamentarier Leute eingeladen haben für den Tag und dafür gibt es halt so eine Pauschale. Ja? Und das kann jeder Parlamentarier das kann jede Partei machen, die kann solche Veranstaltungen, damit halt Leute mal aus den unteren Parteichargen sozusagen halt auch mal die große Welt sehen und so, können die nach Berlin oder Brüssel oder so einladen. Da gibt es halt eine Pauschale für. Das hat aber nicht jeder von den 200.000 Leuten gekriegt, die auf die Demo gehen. Ne? Aber so weit reicht das Gehirn halt manchmal nicht. Was? Ja, hier haben wir mal eine Sache, die ich etwas zwiespältig sehe. So, ich sag mal, an sich ist es ein lobenswerter Ansatz, aber ja, KI-Gütesiegel. Ich meine, ich glaube, mehr muss man nicht dazu sagen. Jeder, der sich mit Zertifizierung auskennt, weiß, in welche Richtung das geht. Und im Endeffekt geht es darum, dass sich 50 Unternehmen, die 50 größten Softwareunternehmen, die sich mit in Anführungszeichen künstliche Intelligenz, also Machine Learning und solchen algorithmischen Sachen beschäftigen, die haben sich darauf geeinigt, dass man gewisse ethische Rahmenbedingungen einhalten muss, um zu gewährleisten, dass, das hört sich schon fast so an wie Asimovs drei Richtlinien, dass halt im Endeffekt die Maschine immer dem Menschen dient und das muss sichergestellt werden und unter ethischen Gesichtspunkten. Ja. Und so wischiwaschi ist das Ganze auch, aber das ist im Endeffekt eine ganz interessante Angelegenheit, weil an sich finde ich das interessant. Ja, weil diese ganze ethische Sache, was künstliche Intelligenzen angeht, denke ich mal, sind wir noch einige Zeit davon entfernt, dass es wirklich Relevanz hat, aber welche Auswirkungen solche algorithmischen Sachen auf das normale Leben der normalen Menschen haben, da sollte ein bisschen mehr drauf geachtet werden. Also finde ich den Denkansatz an sich ganz okay. Allerdings, ja. Also erstmal sollen die sich eine KI bauen, die den schönes Logo machen kann. Was nicht so aussieht wie ein Bierdeckel. KI gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das ist der KI-Bundesverband e.V., der allerdings richtungsweisend ist, weil das die größten Player sind im Moment. Ja. Und die sich dafür halten. Ja. Was sein wird sich an denen orientieren und das haben die halt letzten Monat rausgegeben, ist mir irgendwie aufgefallen. Und ja, also auf die Details jetzt weiter einzugehen, wie gesagt, der ethische Ansatz ist okay. Allerdings, wenn man sich eine Sache im Hinterkopf behält, dass im Moment man noch so weit davon entfernt ist, dass irgendwelche ethischen Sachen, die die Persönlichkeit einer künstlichen Intelligenz irgendwie beeinflussen könnten, sag ich jetzt mal. Weißt du nicht mehr, wie sie damals den Google-Bot ganz schnell zu einem Nazi umprogrammiert hatten? Ja, aber wir reden hier noch von ganz anderen Sachen. Aber es geht davon. Das sind eigentlich Themen, die sind noch so weit in der Zukunft, dass solche Sachen jetzt quasi schon in der Stufe zu implementieren in ihren Unternehmen vielleicht sogar forschungshemmend sein könnte. Ehrlich gesagt habe ich eher Angst, dass ethische Richtlinien für KI irgendwie bedeuten, so hier Skynet, du hast mich gerade misgendert. Bitte sorge dafür, dass das nicht wieder vorkommt. Ja, sowas in der Richtung. Darauf habe ich natürlich besonders geachtet, weil aus dem amerikanischsprachigen Raum habe ich da schon einige Ansätze in diese Richtung gesehen. Ja, ich hatte ja auch schon mal hier diese Sache mit der Gesichtserkennungssoftware, die irgendwie Transgender diskriminiert hätte, bla. Aber das ist in dem Fall zumindest noch nicht da durchgedrungen. Das ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Natürlich. Keine Belege dafür, dass die CDU über ein YouTube-Verbot nachdenkt. Ja, das ist auch nur ein Artikel, einfach über die allgemeine Berichterstattung, über dieses ganze Thema, weil der Herr Axel Voss von der CDU hat bei der Deutschen Welle ein Interview auf Englisch gegeben. Okay, man kann ihm jetzt vielleicht sagen, vielleicht waren seine Englischkenntnisse da nicht ausreichend, aber er hat im Endeffekt mehr oder weniger genau das gesagt, wo hier gesagt wird, es gibt gar keine Belege dafür. Ja, Axel Voss hat im Endeffekt gesagt, YouTube muss ihr Geschäftsmodell dann vielleicht überdenken und kann das noch nicht fortführen. Was im Endeffekt heißt, ja, wenn das Geschäftsmodell rechtlich verboten wird, YouTube-Verbot, okay, das ist vielleicht nicht das gleiche Wort, aber das ist sinngemäß mehr oder weniger das gleiche. Das ist einfach nur ein Beispiel für das Level der Realitätsverleugnung, die Berichterstattung darum schon erreicht. Ja, aber das ist halt auch Strawmanning einfach, weil diese Behauptung an sich ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen so gestellt worden, dass die CDU über irgendwas nachdenkt, sondern der Voss hat halt Blödsinn geredet. Ja, ich meine, kann man sich ja vorstellen, dass irgendwie so große Firmen werden ja von Kartellämtern teilweise zerschlagen. Das kommt ja vor, sozusagen. Also das, wenn er das gemeint hat, okay, aber das war wahrscheinlich nicht gemeint. Gut, hier sehen wir eine Webseite, die fand ich aus zwei Sachen interessant. Einerseits sieht man mal hier, das ist die offizielle Webseite von der EU, nur in der archivierten Form. Und man sieht, bei allen Gesetzesvorhaben haben die quasi so eine Timeline. Wenn du so ein bisschen runterscrollst, kann man sich das noch ein bisschen angucken, wo man auch zu bestimmten Zeiten Kommentare dazu schreiben kann. Wenn hier beispielsweise steht, Feedback Period is opened, dann kann man da tatsächlich Kommentare schreiben oder irgendwelche Dokumente einreichen, die sich dann die Leute dann mehr oder weniger wahrscheinlich auch durchlesen. Also die Art und Weise, wie das von dieser EU-Homepage gestaltet ist, hatte ich ja schon mal gelobt und ich möchte es nochmal loben. An sich ist das sehr gut. Nur keiner weiß das und keiner nimmt daran teil. So. Worum geht es hier konkret? Hier geht es ganz konkret um eine Richtlinie für Funkgeräte. Ja, was sind Funkgeräte? Im Endeffekt alles, was funkt, außer Handys. Die sind explizit davon ausgenommen. Haha. Heißt alles, was WLAN-fähig ist, aber explizit auch Amateurfunkgeräte. Es gibt nämlich beispielsweise einen Trend, dass Amateurfunkgeräte mit ja, Raspberry Pis oder anderen Computerschnittstellen ans Internet angeschlossen werden und ja, genutzt werden, um Daten zu senden oder für irgendwelche anderen Sachen. Einfach technische Spielereien. Und jetzt gibt es eine neue Richtlinie, die im Endeffekt vorschreibt, dass alle Geräte, die funken, nur noch mit einer proprietären Software betrieben werden dürfen, weil die Hersteller der Hardware für die Software haften müssen. Das heißt, die Hardwarehersteller, die würden keine Hardware mehr ohne proprietäre Software ausliefern, weil sie sonst haften müssen. Und das heißt, Open-Source-Software für Funkgeräte wird schwierig. Dazu ist diese Richtlinie so weit ausgelegt, dass sie halt auch auf mehr oder weniger alle WLAN-fähigen Geräte anwendbar ist. Insbesondere alle Geräte, die im Bereich der Internet of Things, Haustechnik oder sowas Anwendung finden. Ja. Darüber wird auch gerade entschieden und ja, das nur so am Rande, weil wollte ich nur erwähnen, was halt noch so für Blödsinn passiert auf EU-Ebene. An sich eine sinnvolle Richtlinie, weil man sagt, aus Sicherheitsgründen dürfen keine Funkgeräte ohne diese spezielle Software, die überprüft wurde, genutzt werden. Nehmen wir mal beispielsweise GPS-Sender, ja, weil man GPS-Sender ja mit Software ummodellisieren kann und dann sind das Störsender, die GPS-Signale stören. So, also es ist nicht total sinnlos, die ganze Angelegenheit, aber mal wieder viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Und nochmal, auf der EU-Webseite gibt es diese interessanten Übersichten über die Gesetzgebungsprozesse, wo man die ganzen Stagen nachverfolgen kann. Interessant. Ja, sehr interessant. Ja. Hier haben wir eine Pressemitteilung zu einer Studie, die man kaufen muss. Die habe ich nicht gekauft, aber die Zusammenfassung reicht auch, weil es im Endeffekt nur darum geht, um den Einstieg in ein anderes Thema. Das ist eine Studie der IFA Köln und hier geht es im Endeffekt um die, ja, die, wie das Kaufverhalten der deutschen Bevölkerung bei Amazon hauptsächlich. Das sind nur 2 oder 3 Seiten, wenn du ein bisschen runterscrollst, da wo die Grafik ist, da sind die Bullet Points auch, das ist das Wichtigste, glaube ich. Im Endeffekt ist es nur so, immer mehr Leute kaufen bei Amazon ein, das ist klar. Und der zweite Trend ist, dass die Leute weniger Sachen in den Warenkorb legen, sondern die sehen sich eine Sache an und kaufen die direkt und mehrere Artikel im Warenkorb zu parken und dann alles zusammen einkaufen, das machen die Leute weniger. Dass immer mehr Leute bei Amazon einkaufen, das ist ja alles klar, das ist ja alles keine Neuigkeit für irgendwen. Warum ziehe ich das hier vor? Weil es jetzt eine ja, es gibt im Endeffekt Diskussionen darüber, ob die Kartellbehörden Amazon aufteilen sollten. Ja, unter anderem deswegen, weil die jetzt einen neuen Mediaservice starten wollen in Deutschland, der dann halt ja wieder in die Marge von anderen Leuten reinschneiden würde. Da haben sich wohl einfach mal wieder die Richtigen beschwert. Aber im Endeffekt ist jetzt ist es jetzt sogar im Gespräch darüber, Amazon aufzuspalten bis hin zu Warengruppen mäßig. Ja, also Elektroniksachen. Wie soll man wieder Bücher verkaufen sollen? Möbel oder so weiter und so fort. Und als Grundlage wird eben diese Studie hier genommen. Deswegen zeige ich die Studie hier, weil hier kommt das Ganze her. Darum geht's ja. Und dass Amazon groß und größer wird und dass irgendwann die Kartellbehörden eigentlich sagen müssten, ja, ihr seid so marktdominant, man muss das mal irgendwie aufspalten und sei es auch nur auf dem Papier. Das ist ja an sich auch jedem klar. Und dieser Prozess wird gerade in Gang gesetzt. Ja. Der Presserat. Wir haben in Deutschland ja einen Presserat. Bei der Medienlandschaft kann man sich das ja gar nicht vorstellen, weil ich denke mal, fast jeder Artikel, der hier vorgestellt wird, ist ein kritisch begleiteter Artikel, wo wir einfach nur zeigen, was da für ein Blödsinn drinsteht. Ja, und hier haben wir die Mitteilung für Februar, März vom Presserat, was hier für Rügen erteilt wurden über die Medienlandschaft. Ja, es geht um relativ mondäne Sachen. Sehr viel geht es um die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist sehr stark im Fokus. Chris, wenn du so ein bisschen runterscrollst, es sind auch wieder nur zwei Seiten, da sieht man direkt, wie viele Beschwerden eingereicht wurden. Und das finde ich wieder sehr interessant, weil, ich meine, wenn wir sowas haben wie den Presserat, vielleicht könnte man da ja mal mehr als 76 Beschwerden einreichen. Ja, in einer zweimonatigen Periode. Weil an sich ist es so, dass die kriegen die Sachen eingereicht, dann überprüfen die und die haben von 76 hier wohl nur, ich weiß es ja jetzt nicht, 10 oder sowas durchgelassen. Ah, da steht's. 9 öffentliche Rügen, 14 Missbilligungen und 20 Hinweise. Der Presserat bewertete 9 Beschwerden als begründet, verzichtete doch auf eine Maßnahme. 67 Beschwerden wurden als unbegründet erachtet. Also für einen Zeitraum von 2 Monaten insgesamt 100, vielleicht weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob hier alle Zahlen aufgerüstet sind, aber vielleicht hat der Presserat doch ein bisschen mehr Arbeit verdient. Sage ich jetzt einfach mal durch die Blume gesagt. Ja, weil ich hätte da wirklich mit höheren Zahlen gerechnet. Ja, weil wenn man sich auch wirklich durchliest, ein paar Sachen sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Da wurden immer wieder irgendwelche Demonstrationsbilder gezeigt, wo halt Personen drauf waren, deren Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Okay. Oder die Bilder von jemandem, der in einem Gerichtsverfahren angeklagt wurde, wurden gezeigt. Okay. Ja. Aber wie gesagt, fast jeder Artikel, den wir hier kritisch beurteilen, ist so fehlleitend, dass er. Ja, das Problem ist aber, es gibt ja so ein paar Kriterien, Kriterien dafür. Und soweit ich weiß, ist irgendwie Bullshit, den Leute aufregt, schreiben, ist, glaube ich, kein Kriterium. Ja, auch, es geht um Falschinformationen und das ist halt wirklich der Punkt. Wenn da halt gesagt wird, wenn da der Konjunktiv benutzt wird, ist das wieder, kann man das nicht kritisieren. Und wenn da irgendwelche Weichmacher so, ich denke, dass es so ist, oder ja, da steht Kommentar drüber und dann kann man das nicht kritisieren. Ja, du hast recht mit den Kriterien. Aber trotzdem, ja, ungefähr 100 in 2 Monaten Beschwerden beim Presserat ist doch bei dem Blödsinn, der da überall verzapft wird, finde ich das sehr wenig. Sehr wenig. Ich erkundige mich da mal, wie die Kriterien genau sind. Ja, das hatten wir vor Jahren schon mal hier zur GamerGate-Zeit. Und da stand teilweise auch dabei die Geschichten von den Kriterien, zum Beispiel, dass sich über dieses Sexismus-Ding damals irgendwie die Emma-Leute aufgeregt haben und deswegen wurde das Sexismus-Ding da irgendwie mit aufgenommen. Das war auch ganz interessant, aber ja, mit dem Presserat, da hatten wir damals auch, als die gerade so ein Jubiläum gefeiert hatten, ging dieses Ding um mit Breitbart und da hatten sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Da gab es auch so einen Zap-Beitrag irgendwie, wo sie dann meinten so, ja, hier Breitbart, was ist denn mit denen? Und da meinte der Typ vom Presserat dann so, ja, wenn man ja gar nicht will irgendwie, wenn man gar kein journalistisches Medium sein will, dann ist das ja auch ganz was anderes. Und lauter so ein Bullshit irgendwie. Also, ja, das hat auch im Endeffekt so eine freiwillige Selbstkontrolle, dieser Presserat. Ja, auf Empfehlung des Rundfunkrats, ein anderer Rat. Funk löscht umstrittenes Bodyshaming-Video mit YouTuber Exzl95. Ja. War das vom Mammon? Der musste gerade mal kurz weg. Ja, das war vom Mammon. Jetzt ist er wieder da. Mammon, direkt loslegen. Komm. Ja, sorry, mein Rechner. Der dreht so auf im Moment, keine Ahnung. Ja, hier der Typ XL95, der wurde ja vor einer Weile von Funk so geschämt in einem Video, wo sie eigentlich nur behauptet haben, sie würden das Shaming mal vorführen wollen oder so nach dem Motto. Ja, und im Endeffekt war das aber doch eine ganz schön harte Geschichte und es ist von einigen Zeitungen auch aufgegriffen worden zu der Zeit, kann ich mich erinnern. Und jetzt im Endeffekt haben sie sich dann entschlossen, das runterzunehmen, weil es dann doch irgendwie zu hart war. Ja, der Typ hat ganz schön diese Sachen an den Kopf gekriegt und ja, das war mitgespielt, weil er das eben auch zugesagt hat, mitzuspielen. Und die wollten irgendwie auch ja, den Leuten eine Möglichkeit geben, dann zu reagieren und zu antworten oder so, aber ja, was willst du denn sagen, wenn einer sagt, du bist fett und hässlich oder so, was ist das denn für eine tolle Antwortmöglichkeit? Also dementsprechend war das auch eben, kam das ein bisschen einseitig rüber und jetzt haben sie es halt gelöscht. Ne? Also Funk, politisch unkorrekt, musste gelöscht werden. Wisst ihr Bescheid? Ja, jetzt kommt noch mal ein Zap zum Thema Kommentare im Internet. Ach, er wieder, der Typ mit dem, der Typ ja, ohne Gesicht, der im Dunkeln genau, vorm Rechner sitzt. Ja. Der böse Hacker. Jo. Na, habt ihr eine Idee, wozu diese Kommentare vielleicht gewesen sein könnten? Ja, ich weiß es, ich habe es gesehen. Ach so, ja, dann sei mal ruhig. Die anderen, eine Idee? Irgendwer geht in den Knast, aber... Ja, das ist gute Idee, ja. Genau, geht schon in die richtige Richtung. Es geht um Pädophilie, okay. Oder Vergewaltigung? Nee, Pädophilie. Oder um YouTuber. Oho. Ja, ohne Audio, jetzt musst du auflösen, Chris. Aras Bacho. Ach so, ich habe euch noch gar nicht die wunderbare Stimme des Herrn gegeben. Ja. Fordert mehr Sorgfalt von den Redaktionen. Sie haben gerne eine Community, die sich engagiert, die immer wieder auf die Seite zurückkommt, die gerne diskutiert, dass Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, nicht verlacht werden, herabgewürdigt werden, beleidigt werden und letzten Endes vertrieben werden. Das muss eigentlich auch im Interesse der Redaktion stehen, dass sie ihre User davor schützt. Wir erfahren, welche... Ihre User davor schützt, ja. Aber nur von diesen bestimmten Leuten, die man nicht mag. Und außerdem, also ich hatte das ja bisher immer so verkauft bekommen, dass diese Ich-bin-hier-Kampagne ja irgendwie auch so ein Gegenrede-Ding irgendwie sein soll. So nach dem Motto, hallo hier, das ist irgendwie falsch, was du da sagst oder irgendwie sowas in den Kommentarspalten halt von irgendwelchen Medien. Aber in diesem Artikel geht es jetzt um diese Kommentare, die da sind, können wir die nicht einfach alle löschen. Welche Medien besonders negativ auffallen? Welche Seiten besonders viel Hass zulassen? Ganz vorne mit dabei sind Klassiker wie die Bild-Zeitung, Focus. ZDF heute bekleckert sich auch selten mit Ruhm. Auf Focus und Bild.de findet man zum Beispiel solche Drohungen. Den Körper langsam von allen Gliedmaßen befreien. So einen würde ich mit Freude... Fuck, das ist keine Drohung. Das ist jemand, der eine perverse Fantasie absondert, was er mit dem Typen machen würde, wenn er ihn in die Finger kriegen würde. Und ich wette... Keiner von den Leuten fast, also 0,01% würden das wirklich tun, was sie da schreiben. Die lassen Dampf ab. Ich finde das auch eklig, aber ich verstehe das im Gegensatz zu euch. Ordne ich das nicht als Drohung ein. Das ist dumm. Oder folgt einem Narrativ. Das Licht ausblasen. Stuhl, Strick, Spritze und so weiter. Gibt so viele Möglichkeiten. Alles abhacken. Auf die konkreten Hassbotschaften gehen Bild und Fokus auf Zap-Anfrage nicht ein, meinen aber beide, dem Problem angemessen zu begegnen. Und auf der Seite von ZDF heute zum Beispiel folgendes. Hängen muss man die Schweine und Punkt. Kannst du alle nur zur Schlachtbank bringen, diese ekelhaften Unmenschen. Auf Anfrage erklärt das ZDF, es gebe pro Jahr Millionen Kommentare. Es könne trotz aller Anstrengungen dazu kommen, dass die Bearbeitung mehr Zeit in Anspruch nimmt. Inzwischen habe man die Kommentare gelöscht. Ist lustig, wie die gleichen Sender, die irgendwie die FOS-Propaganda nachplappern, dann auf einmal merken, dass das gar nicht so einfach ist, mit so viel Content, den man kriegt, irgendwie angemessen umzugehen, ne? Die allermeisten von uns zahlen sie gerne, aber dafür erwarten wir auch, dass wir uns auf den Formaten, die sie uns zur Verfügung stellen, ja in gewisser Weise schützen, davor bedroht, beleidigt und was weiß ich noch zu werden. Genau, schützt uns vor den anderen Menschen in euren Kommentarspalten. Die machen was weiß ich nicht was. In Hamburg bei Gruner und Jahr kümmern sich bei Stern Digital 10 Mitarbeiter um den Social-Media-Auftritt. Ja, nur warum? 5 bis 10.000 Kommentare landen hier täglich. Viel Hass bleibt stehen. Wir haben schon ein sehr, sehr dickes Fell, was das angeht. Und lassen in unseren Kommentarspalten schon viele Diskussionen zu. Natürlich auch eine breite Palette an verschiedenen Themen und Meinungen. Allerdings, wenn es über die Meinungsfreiheit oder eine freie Meinungsäußerung hinausgeht, dann schauen wir schon genau rauf und dann wird meistens auch gelöscht. Wir zeigen Tolgay Asman einige Kommentare. Genau eigentlich die richtige Art vorzugehen, muss ich dem Mann eigentlich jetzt mal sagen. Da hat er mir eigentlich aus dem Herz gesprochen. Man lässt eine Sache zu und erst wenn es in den Bereich geht, wo es klare Regeln gibt dafür, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, aber dann gibt es denn die klare Beleidigung. Beleidigung. Ja, Volksverhetzung ist nicht so schwer. Wenn der eine Forist zum anderen sagt, du bist ein blasiertes Arschloch, dann ist das eine Beleidigung. Punkt. Das kann geahndet werden. Wenn er sagt, irgendwelche Ereignisse haben nicht stattgefunden, dann kann er in Deutschland belangt werden nach unseren Gesetzen. Und das ist meiner Meinung nach die einzig richtige Art und Weise, mit dem Problem umzugehen. Und, ja, weil es gibt aber auch genug Sachen, gerade was diesen Beleidigungskram angeht, wo sich ja die Gerichte auch alle naselang widersprechen und so. Ja gut, Twitter glaubt ja auch, wenn mich Leute einen Neonazi nennen, sei das kein Grund, die entsprechenden Tweets zurückzunehmen. Also, ja. Ich weiß, auf jeden Fall, jetzt kommt gleich die Auflösung, worum es da bei diesen Kommentarspalten dann jetzt tatsächlich geht. Um Frauen. Nee, tatsächlich nicht. Aber eine andere, fast genauso wichtige Gruppe von Menschen, denen man sich scheinbar... Die Kinder. Nee, auch die nicht. Immer noch nicht. Aber quasi große... Quasi große Kinder, die auch überhaupt jetzt nichts dafür können. Leute, die keine richtigen Jobs haben und deshalb über ihr Leben schreiben, wenn sie eigentlich was anderes schreiben sollen? Nee, auch das nicht. Aber es sind auf jeden Fall Leute, die eigentlich sind sie die wahren Opfer. Zwar nicht wirklich, aber eigentlich schon. Sternartikeln auf Facebook. Mir würde die Überschrift "Deutsche IS-Kämpfer sollen offenbar den Kopf verlieren" unter diesen Bedingungen viel besser gefallen. Das Recht auf Leben haben Sie definitiv verloren. Lasst ihr das quasi stehen, weil ihr sagt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und da wollen wir einfach irgendwie unseren Usern Freiraum lassen oder warum bleibt es stehen? Es geht natürlich darum, also wir wollen ja nicht in unserer Community nur haben, dass es einfach nur eine gute Atmosphäre gibt. Das ist ja nicht der Anspruch. Also wenn etwas von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, dann lassen wir es auch stehen. Der Anspruch hier also ein anderer. Ja, also die deutschen IS-Kämpfer, das sind diejenigen, die wo man denen nicht sagen darf, dass sie ziemlich scheiße sind. Und ich meine, Leute, die andere Menschen, also die keine Hemmschwelle haben, irgendwie Leute umzubringen und zu vergewaltigen und was weiß ich nicht was irgendwie, das sind jetzt hier irgendwie, die haben sich rausgesucht, um da Kommentare zu farmen. Die Frage bezog sich da bestimmt gar nicht darauf. Die Frage war da bestimmt nur allgemein gestellt. Das haben sie so zusammengeschnitten oder so. Und ich finde auch, wenn die das nach diesen Kriterien machen, die eben im Gesetz stehen, ist das auch in Ordnung. Und dann sagt ihr, zapp, aber die haben ein anderes, die haben eine andere, anderes Level oder so, was haben sie gesagt? Also, ja, wir hätten es dann gerne, ne? Eben strenger. Ja, eben, ja. Ja. Aber das war eine Drohung, das, was vorhin gar keine Drohung war und so. Weil, so sehen die das halt. Ja, und das Mail gelöscht wird halt einfach. Das ganze freche Zeug muss weg. Die müssen alle den Mund verboten kriegen, diese ganzen frechen Leute, ne? Da habe ich mir auch schon gefragt, ob das dann auch richtig, der richtige, wie soll man sagen, die richtige Grenze ist. Oder ob man nicht irgendwie dann mal einführen muss, dass eben auch irgendwie erst eine Strafe passiert, wenn was passiert. Also in anderen Delikten, bei anderen Delikten ist das auch so. Wenn irgendwas beantragt bei der Polizei, fühlt sich bedroht oder so, ja, dann können die leider nichts machen. Da muss erst was passieren. Ne? Und da können nur sehr wenig machen. So. Naja, kommt drauf an, was passiert ist. Wenn dich einer wirklich bedroht hat, können sie schon was machen. Ja, sicher können die da verknacken oder so. Aber die können nicht so tun, als wäre das schon passiert. Ja. So in der Art, ja, genau. Ja. Achso, ja, die Jungs vom Öffentlich-Rechtlichen und Mädels natürlich möchten jetzt eine regelmäßige Einkommenserhöhung, also Erhöhung des Rundfunkbeitrags natürlich durchsetzen. Und zwar soll das mit dem Inflationsausgleich, also soll das eine Art Inflationsausgleich werden. Das finde ich schon ganz schön frech, weil viele Arbeitnehmer keinen Inflationsausgleich bekommen und das eigentlich auch so von der Wirtschaft manchmal nicht drin ist oder so. Da muss man ein bisschen gucken. Das ist ziemlich frech, als wenn das immer irgendwie auch immer rumkommen würde, die Kohle bei den Einzelnen. Ja, finde ich nicht in Ordnung, die Art. Ich finde, die sollten lieber mal die Hälfte der Radiosender streichen. Dann hätten sie wieder für ein paar Jahre Kohle. Und die Bundestag haben das ja auch schon gemacht, ne? Sich irgendwie per automatische Inflationsangleichung oder was die Löhne da oder die Diäten eben hochzusetzen. Naja, die haben sich ja ihre Bezüge jetzt irgendwie an die Bezüge von den Bundesrichtern oder so gekettet. Okay, ja, das, oder dann, so, ja, Trick. Das ist ein bisschen realistischer, ne, finde ich. Jedenfalls einfach ein stumpfer Inflationsausgleich, ist irgendwie eine Frechheit. Naja, ist, also das bei den Bundestagsabgeordneten ist jetzt, glaube ich, kein stumpfer Inflationsausgleich. Das ist einfach nur, dass sie halt sagen, wir sind so wie die und deswegen kriegen wir so viel Geld wie die irgendwie so. Aber ja, die Nummer auf jeden Fall und vor allen Dingen auch immer wieder mit so einer Begründung, dass man es ja braucht, um irgendwie das Level zu halten oder so, wo ich mir denke, ja, dann halt doch das scheiß Level nicht. Ich meine, wofür? Ne? Also den ganzen Unterhaltungskram kann man sowieso von vornherein schon mal rausstreichen. Ja, und zahlenmäßig auch die Radiosender zum Beispiel. Ne? Das ja, schön. Definitiv. Ja, also ich meine, so langsam sterben ja auch die Leute alle weg, die noch richtig Radio gehört haben. Und kannst ja heutzutage auch mit wenig Aufwand so einen Radiosender betreiben. Im Endeffekt, wenn du jetzt nicht wirklich Radio machen musst, wie viele Radiosender sind schon ins Internet gewandert komplett? Also bei mir hier in Hannover zum Beispiel so ein ziemlich bekannter öffentlicher Sender, also so ein öffentlicher, offener Kanal quasi. Ja, wenn dann ein bisschen mehr Raum für privates Radio wäre, wäre ja auch nicht schlecht, ne? So grundsätzlich. Ja, zumal ich da auch so die großen Unterschiede halt nicht mehr sehe. Ne? Im Endeffekt läuft derselbe Popmusik-Krempel da, der überall läuft. Und ja. Der Unterschied ist, dass eben keine Zwangskohle abgedrückt werden muss. Ja. Für die. Bitte. Ja, kommen wir zum größeren Klimakomplex. Ja, hier ist eine Nachricht, die fand ich ganz interessant. Ich habe mich ja schon öfters darüber geäußert, dass ich es sehr verwerflich finde, wie die Greta von ihrem Umfeld in eine gewisse Richtung gepusht wird. Ja, dass es alles auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist, das ist einfach für mich nicht nachvollziehbar. Vor allem, wenn man sich anguckt, was die Eltern beruflich machen. Das könnt ihr ja mal selber recherchieren. Viel Spaß. Und ja, jetzt hat die mal ihre eigene Meinung gesagt und meinte sowas wie, ja, wenn es immer um CO2 geht, da könnte doch dann vielleicht Atomkraftwerke könnten vielleicht ein sinnvoller kleiner Baustein sein in dem ganzen komplexen Thema. Ja, da hat sie in ein Hornissennest gestoßen, sag ich mal. Weil da sind natürlich alle direkt auf 180 gewesen, haben gesagt, wie was? Und der Pressesprecher hat in Panik überall angerufen in den Redaktionen und hat gesagt, nein, man muss das natürlich in einem ganz anderen Kontext sehen und so war das gar nicht gemeint. Und ja, da kann man sich jetzt ja selber Gedanken drüber machen, inwieweit da die ihrer eigenen Meinung beraubt wird in so einem Kontext, wenn es dem Narrativ nicht passt. Und das fand ich einfach nur bemerkenswert, ja, weil die Dame ist nicht nur in Deutschland und in Schweden ein Thema, die ist international ein riesiges Thema. Ja, wie hat sie dann ihre Meinung geändert, oder was? Ach, sie hat jetzt einfach nichts mehr dazu gesagt. Ja. Nee, im Gegenteil. Ein Pressesprecher von ihr hat bei den Zeitungen angerufen und hat gesagt, dass sie das nicht so gemeint hat, dass der Satz geändert wird und dass, also es wird der Satz vorangestellt, ich selber bin gegen Atomkraft, aber... Ich bin gegen Atomkraft, aber ich bin der Meinung, dass es ein sinnvoller Baustein ist. Alles sein klar. Kann, ja. Also... Ja, natürlich, das ist ja das ganze Ding. Also, sie wird ja solche Theorien halt, es wird ja auch vorgeworfen, das sei nicht das, was sie selber denkt. Ja? Und genau an solchen Punkten sieht man das, dass sie offensichtlich das nicht selber macht, weil sonst würde sie ja so einen Blödsinn gar nicht erst sagen. Ja, aber sie ist halt wirklich von ihren Eltern und ich meine, vielleicht macht sie auch selber Spaß. Ich hab mich ja schon in der Szenerie lustig gemacht in dem Zug, wo die ganzen Plastiksachen weggeräumt haben. Dann war da doch noch ein Plastikding über und dann gab es da, naja. Aber hier, gehen wir einfach mal weiter. Hier haben wir einen schönen Guardian Opinion Piece, schönen Anführungszeichen, wo gesagt wird so, ja, Wenn deine Schule diesen Klimaaktivismus nicht unterstützt, dann ist das keine gute Ausbildung für dein Kind. Ja, dann werden deine Kinder da underachieving sein. Ja, und ja, im Endeffekt geht es auch wieder um die Greta Thunberg und es geht nicht nur um England, sondern auch Amerika, weil nochmal, Greta Thunberg, diese ganze Fridays for Future Sache haben wir ja hier von Anfang an schon gezeigt. Ja, wer dahinter steckt und wie das Ganze organisiert wurde, mit dem Hinweis, oh ja, aber Vorsicht, macht euch bloß nicht strafbar und so. Und ja, das ist eine weltweit orchestrierte Aktion. Und die kleine arme Greta, die wird da nach vorne gestupst und ist jetzt das Symbol weltweit. Ja, fragt man sich nur, ob die jetzt mit dem Zug auch nach Amerika fahren will, wie das zu bewerkstelligen ist. Das wird ein bisschen schwierig sein. Ja, aber ich meine, was für ein Level ist das, ja? Also, und in dem Artikel ist wirklich jeder Satz schlimm, ja? Hier jegliches rationales Argument von wegen so, ja, es gibt eine Schulpflicht und ja, man sollte den Unterricht vielleicht nicht unterbrechen und so weiter und so fort. Das wird einfach alles plattgebügelt mit, ja, nee. Hier, es geht um das große, the greater good, ne? The greater good. Ja, also ganz übler Guardian-Artikel. Guardian wird immer schlimmer. Sehr schade. Ja, und hier haben wir quasi genau das Gegenstück von Quillette. When children protest, adults should tell them the truth. Und in dem Artikel wird sich so ein bisschen kontrovers damit auseinandergesetzt. Es wird nicht komplett verdammt, die ganze Aktivismus-Angelegenheit, aber es wird halt alles mal so ein bisschen positiver dargestellt. Einfach mal wirklich als Leseempfehlung zu diesem ganzen Komplex mit der Friday for Future Angelegenheit. Quillette, wie immer, eine gute Sache. Ja, eine Sache, die mir sehr negativ aufstößt in dem ganzen Komplex mit dieser ganzen Friday for Future Sache, ist ja der CO2-Klimazertifikathandel, der auch immer im Fokus steht. Wir haben ja das Aktionspapier hier letzte Woche gehabt. Und immer Achtung, Achtung, ich unterbreche das laufende Programm für eine wichtige Nachricht. Wichtig. Mueller Report. Keine Hinweise auf Verschwörung von Trumps Wahlkampfteam mit Russland. Ja, das ist ja nicht wirklich neu. Das ist ja schon seit gestern oder so bekannt. Ja, aber seit gestern haben immer noch die ganzen Zeterer gesagt, ja, ihr dürft euch noch nicht als Gewinner fühlen. Wir finden, und die werden weiter sowas sagen. Aber ich finde es lustig, dass nach all dem Scheiß, den sie uns seit seiner Wahl erzählt haben, ein feuchter Furz hinten rauskommt. Und da kann man zu Trump stehen, wie man will. Ich finde den Mann nicht besonders sympathisch und ich hätte ihn auch nicht gewählt, aber ja, diese Nummer... Ich finde es sehr lustig, dass du jetzt drauf kommst, weil in dem Artikel, der als nächstes kommt, wäre ich nämlich auch genau darauf zu sprechen gekommen, in einem Nebensatz. Aber vielleicht kann ich kurz eine Sache dazu sagen. Im Mueller Report, da ging es im Endeffekt darum, wurde im Wahlkampf 2016 ausländische Beeinflussungen durch Russland oder andere Akteure irgendwie nachweisbar, wurde das durchgeführt. Das sollte überprüft werden. 35 Leute sind befragt worden. 8 von diesen Leuten, glaube ich, sind auch verurteilt worden, aber nur wegen irgendwelchen Sachen, die rausgekommen sind, die sonst Dreck am Stecken hatten, was mit der eigentlichen Sache nichts zu tun hatte. Und jetzt ist festgestellt worden, dass keine weiteren Zeugen vorgeladen werden, was bedeutet, dass die Investigation abgeschlossen ist. So, und nur noch festgeschrieben werden muss und veröffentlicht werden muss und dann ist sie fertig. So, und das bedeutet im Endeffekt, dass ja nichts in die Richtung weist, dass der Donald Trump irgendwas mit Russland zu tun hatte. Ja, gut, wenn die es jetzt offiziell auch sagen, ist ja schön. Ne? Ich meine, das war ja von vornherein stand. American Twitter rastet gerade aus. Ja. Das kannst du in Echtzeit, wenn ihr hier @potos. Oh je. Ja, aber gut, ich meine, es wird noch ein Spaß auf Twitter heute Nacht. Bestätigt, vielleicht. Jetzt ist ja nur noch die Debatte, soll es komplett veröffentlicht werden im 1:1 Wortlaut oder müssen da halt wieder Sachen zurückgehalten werden, weil da irgendwelche Geheimdienstquellen genannt sind oder irgendwelche Zeugen genannt werden. Ich sage aber auch, ist die Frage, wie weit seine Persönlichkeitsrechte. Genau, das ist jetzt nur noch die einzige Diskussion bei der ganzen Sache, aber ich meine, Das ändert ja nichts. Ja, die Leute, die den Trump irgendwie niedermachen wollen, machen das weiter. Die suchen sich den nächsten Grund. Ja, ja. Ja, und ja. Also hier noch zu der CO2-Zertifikatshandelssache. Es sollte mehr über Methan gesprochen werden. Und ich sehe immer mehr Nachrichtenartikel, wo auch wirklich über Methan gesprochen wird. Ja, weil da passiert wirklich was. Aber CO2 ist nicht die Antwort auf alle Fragen. So. Ne? Das war's. Nach Methan kommt dann Wasserdampf oder so, ne? Das war doch so. Diese Reihenfolge, beziehungsweise diese, ja, mit dem CO2 stimmt ja eh nicht so richtig, beziehungsweise das soll dann so sein, dass das CO2 das Methan löst und das Methan wiederum für eine Erhitzung oder eine Erwärmung dann erst verantwortlich ist und dann. Also nach der derzeitigen Kyoto-Protokollregelung werden Methanemissionen in CO2-Emissionen umgewandelt. Ach so, oh, und gut. Dann monetarisiert. Das ist halt ja, das ist meine Grundkritik. Alles wird in CO2 umgewandelt und was? Monetarisiert, ja. Super. Ja, also ich habe jetzt diesen US Cannot Leave Paris Agreement eingeblendet. Unsere Zuschauer sehen ihn jetzt, aber ihr seht ihn jetzt nicht, weil der in einem neuen Tab sich geöffnet hat und ich kriege das nicht mehr rein, das andere Ding. Der Newsweek. US cannot leave Paris Agreement until day after the 2020 presidential election. Um das Paris Agreement, wo es ja auch um diese ganzen Emissionshandelssachen und so weiter und so fort geht. Und de facto ist es ja so, dass Amerika gesagt hat, wir setzen das aus und setzen das nicht um, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, die das unterzeichnet haben. Und ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es von Anfang an so gestrickt wurde, dass der Donald Trump zwar sagen kann, wir setzen das nicht um, aber der kann das nicht negieren, weil der früheste Aussteigetermin ist der Tag nach der nächsten Präsidentschaftswahl ist. Dann ist der früheste Zeitpunkt, wo man aus diesem Vertrag wieder aussteigen kann. So, also der Vertrag wurde von Anfang an so geschlossen, dass selbst wenn Donald Trump gewählt wurde, dass er nicht aussteigen kann, mit dem Hinterkopf, wenn er nur eine Amtszeit hat, weil dann können wir die Sachen ja direkt weiterführen. Das fand ich sehr, sehr interessant und sehr perfide. So, sehr interessantes Detail. Und natürlich auch, wenn man solche Sachen im Hinterkopf hat, diese ganzen Reden schwingen, ja, wir steigen aus dem Paris-Akkord und solchen Sachen. Ich sag's ja selber, der Donald Trump, der sagt, labert so viel Scheiße. Ist halt so, ne? So. Wir bleiben Friday for Future-Sache, weil das hat tatsächlich auch was damit zu tun. Und zwar wurde jetzt auf UN-Ebene ein Vorschlag besprochen. Der Vorschlag, ich hatte schon mal darüber gesprochen, da geht es um, im Endeffekt das, was früher als Chemtrails bezeichnet wurde, nur ernsthaft gemacht, ja, dass man das im Endeffekt macht, um quasi, also wissenschaftlich gesehen ist es so, wenn man die Sonnenstrahlen auf einem Drittel der Erdkugel ablocken würde, zu gewissen Zeiten mit diesen Aerosolmitteln, die in die Atmosphäre versprüht werden und die Sonnenstrahlen zurückschicken, dann könnte man damit 2 Grad Fahrenheit pro Jahr den Planeten runterkühlen. Theoretisch. Hat eine Studie von Harvard ergeben. Die habe ich jetzt hier nicht verlinkt. Die ist in dem Artikel irgendwo auch verlinkt, verlinke ich später nochmal. Und darauf aufbauend gab es eine Abstimmung im UN-Sondergremium, was dafür zuständig ist. Und da wurde es halt mit der Veto-Stimme, die Amerika halt hat, geblockt. Ansonsten wären da jetzt halt UN-Fördermittel ab nächsten Jahr schon geflossen, dass solche Aerosol Dispersal Planes angeschafft werden für die Länder, die das betreffen würde in diesem gewissen Gebiet. Ich finde auch, das wäre mir noch ein bisschen früh. Einfach sich mal das durchzulesen, weil... Du meinst Chemtrails? Ja, im Endeffekt Chemtrails, nur halt absichtlich um... Oh mein Gott, weißt du, was passieren wird, wenn... Oh Gott, die drehen ja durch. Ich hatte schon mal angesprochen, es ist die Technik dahinter, die ist valide. Nur ist er halt, es hört sich halt an wie der größte Blödsinn, nur die besprechen das tatsächlich, dass es gerade gemacht wird. Wie in Terminator, Matrix war das, ne? Wo sie versucht haben, die Atmosphäre zu verdunkeln, damit die Maschinen... du meinst das mit dem Zug, der durch die Schneewürste fährt, Snowpiercer. Nee, in Matrix war das doch auch so, dass sie als letzten Versuch versucht haben, irgendwie die Atmosphäre zu verdunkeln, und dass deswegen die Maschinen dann die Menschen als Batterien genommen haben. Weißt du? Ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Ich habe mir auch schon mal über ein Bierchen anhören müssen, warum das der absolute Blödsinn ist. Natürlich ist es Blödsinn, aber es ist Science-Fiction. Die Leute sind so realitätsgeil geworden in den Geschichten, die sie erzählt bekommen. Auf der einen Seite wird es immer irrer, aber es muss realistisch sein. Ja, und ich meine, wer sagt denn nicht, dass die Maschinen so programmiert sind, dass sie nicht logisch genug denken können, dass sie wirklich denken, ja, das ist effizient, Menschen als Batterien zu benutzen. Kann ja sein. Schlecht programmiert. Ja, so. Zensurheberrecht. Was? Zensurheberrecht. Jo, frag den Staat.de, glaube ich, ist so eine Webseite, die Dinge veröffentlichen, die sie vorher den Staat eben gefragt haben. Und zwar gibt es ja dieses Freedom of Information Act, hätte ich was gesagt, also das Informationsfreiheitsgesetz, das sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, nach der jeder Bürger da eine Information bekommen kann vom Staat, auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie heikle oder so, oder sonst keiner erfragt, aber veröffentlichen davon das angeblich nicht, dann verstößt das hier gegen Urheberrechtsschutz oder so, das ist jedenfalls die Masche, mit der sie das Ganze dann blocken wollen, das Urheberrecht, und ja, das geht jetzt vor Gericht und dürfte ein Präzedenzfall werden, ne? Also ich finde es nicht gut, wenn sie das mit Urheberrecht wegklagen können. Was soll denn das? Dann brauchen sie auch keine Informationsfreiheitsgesetz veröffentlichen oder rausgeben, schreiben, wenn sie dann hinterher die Information doch nicht freigeben. Lachhaft, ne? Finde ich jedenfalls. Hoffentlich entscheidet das Gericht entsprechend. Ne? Ja, also Informationsfreiheitsgesetz gibt es meistens noch nicht auf Bundesebene. Also weiß nicht, wie sie da rangekommen sind an diese Sachen. Aber ja, du kannst ja deine Veröffentlichung auch nicht auf Landesebene begrenzen oder so, denke ich mal. Das sowieso nicht, nee. Schon gar nicht. Aber deswegen, ich meine, die haben das ja jetzt irgendwie von der Bundesregierung bekommen da. Also vielleicht hat denen ja jemand das geschickt und gesagt, hier, aber dürft ihr nicht veröffentlichen. Und dann haben sie es aber gemacht. Also. Ja, die haben doch, wenn ich das richtig verstanden habe, regelmäßig solche Dinge veröffentlicht und auch regelmäßig schon Probleme deswegen gekriegt. Ja, die gehen jetzt endlich mal vors Gericht oder so. Beziehungsweise sind die möglicherweise so hoch, dass sie dann die Bundesregierung angreifen können und vorher immer auf Landesebene arbeiten mussten. Kann schon sein. Okay. Ja, da werden die diese Frequenzen versteigert für 5G aktuell. Und das geht jetzt los. Ist jetzt losgegangen die Woche, glaube ich. Hat man noch nichts von gehört, aber bei der einen Auktion, das haben sie auch schon zweimal gemacht, bei der einen Auktion sind 50 Milliarden rumgekommen und bei der anderen 5 oder so. Und ich frage mich, warum diese 3 oder 4 Bieter sich nicht auch ein bisschen absprechen sollten, wie sie das machen oder so, dass das nicht so teuer wird. Aber da steht auf jeden Fall nochmal ein Batzen Geld wahrscheinlich an, der der Bundesregierung dazu fließt oder im Staat halt. Ja, hoffentlich wird es nicht so teuer, sagen wir mal, weil bei der ersten Auktion konnten dann, oder nach der ersten Auktion konnten die Firmen dann wohl nicht mehr so gute Infrastruktur ausbauen. Und das sollte ja schon auch möglich sein, abgesehen von diesen ganzen umstrittenen Punkten bei 5G. Ich will gar nicht drauf eingehen. Ja, und Facebook hat sich überlegt, eine Währung rauszugeben, eine Kryptowährung. Die werden natürlich nicht die neue EZB, aber möglicherweise schaffen sie es irgendwie, sich einen Einfluss mit der Währung zu erarbeiten. Die machen jetzt die Kryptowährung. Also wer unbedingt scharf drauf ist, kann auch da dann so Plastikgeld kriegen, beziehungsweise Kryptogeld eben. Und die Befürchtung ist, dass aber dass die Leute das so handhaben werden wie mit den Bitcoins, dass sie sich das an der Seite legen werden und das nicht groß benutzen oder so. Ja, dann weiß ich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es gibt jetzt eine Spieleplattform praktisch von Google, die Grafikkarte mit streamt sozusagen. Das heißt, die ganzen Grafikoptionen kann man am eigenen Rechner einstellen, was der so videomäßig schafft. Das reicht dann. Und der Rest dahinter, die Infrastruktur, die Technik, da kümmert sich dann Google drum. Das ist ein Konzept, das schon länger ansteht oder in Planung ist oder ja, versucht wird und jetzt schon mal irgendwie realisiert werden konnte. Und die Leute, die das gespielt haben, sind alle ziemlich begeistert gewesen, weil es eben nicht ruckelt und so weiter. Ja, es wird wahrscheinlich auch Geld kosten, dann überhaupt sich auf der Plattform anzumelden und so. Keine Ahnung, muss man gucken, ne, wie das dann, wie teuer das dann wird und ob sich das auch lohnt. Aber man braucht eben keinen teuren Rechner mehr. Unbedingt. Eben nur noch so gut, wie, das, wie man das Bild darstellen will. Ja, das finde ich schon nicht so schlecht. Ne? Ich halte eigentlich überhaupt nichts von Games as a Service oder Software as a Service. Überhaupt nicht. Ich bin aber da halt oldschool. Ich bin mit Homecomputern aufgewachsen, wo du die komplette Kontrolle hattest. Und ich fand schon Steam, bevor ich Vertrauen gefasst habe. Ich finde es nachvollziehbar, eigentlich, sagen wir so, ne? Klar. Ja, würde ich aber, also ich würde den Kunden nicht empfehlen, da viel Geld reinzustecken, weil im Endeffekt wirst du halt dann am Ende an den Punkt kommen, wo du ein Spiel nicht mehr selber besitzt und es halt nur so lange spielen kannst, wie du zahlst. Und ja, ich stelle mir das auch vor, dass das so ein bisschen so wird wie so eine Konsole oder so. Wenn dein Internet mal irgendwie down ist für drei Tage. So wird das wahrscheinlich laufen, ja. Ich bin da vielleicht altmodisch, aber ich denke auch auf der sicheren Seite. Ja, es gibt da sicher auch genug Gründe, die dagegen sprechen, das ist schon klar. Technisch wird man auf Dauer vielleicht nicht mitkommen sonst, ne? Also da werden die vielleicht einfach besser sein. Ja, kommen wir zu nochmal einmal kurz auf den Christchurch-Shooter zurück und das Manifesto, was der gemacht hat. Und das Ganze ist ja gespickt mit Fallen und mit Memes und mit Ironie und allem Möglichen. Aber was man sagen kann oder was man interpretieren kann, ist, dass eine Ideologie, die dem Herrn sehr nahe gelegen hat, und das erklärt auch die Volksrepublik China komische Angelegenheit, dass der halt Fatalist und Akzelerationist war. Hier eine kleine Leseempfehlung, wenn man nicht weiß, was Akzelerationismus ist. Das ist eine Ideologie, die sehr zerstörerisch ist und die ich absolut ablehne und die man aber erkennen sollte. Es hat sehr viel damit zu tun, so ja, um es einfach platt auszudrücken, wir können eh nichts ändern, es ist alles so schlimm, deswegen beeilen wir uns jetzt und dann kommt das Chaos schneller. Wir treiben quasi das Chaos schneller voran, dann ist es wenigstens schneller rüber. Und das passt eben wunderbar zusammen mit gewissen anderen Ideologien, wie beispielsweise dem Marxismus, der ja sagt, eine Kultur muss erst zerstört werden und daraus kann dann halt die neue, gleiche soziale Gesellschaft entstehen. Ja, und der Akzelerationismus führt halt quasi diese beiden Ideologien zusammen. Und ja, das einfach nur als kleine Empfehlung, sich das mal durchzulesen. Kenne deinen Feind, sage ich dazu. Der Feind ist auch THC, zumindest in vielen europäischen Ländern, wo der THC-Gehalt im Gras so hoch ist, bis zu 67%, haben sie hier in dem Artikel genannt. Und das regt wohl die Psychosen an, ein wenig. Es ist nicht 100% klar, vor allen Dingen, wer Henne und wer Ei ist bei der Geschichte. Aber das viele Kiffer, insbesondere wenn sie dann auch so ein starkes Gras rauchen, da psychisch krank oder ja, das mit psychischen Krankheiten häufiger einhergeht, eben mit Psychosen, das ist offensichtlich jetzt nachgewiesen worden. In der Zeit. Ja, also lass die Finger davon wohl. Macht einen Bogen um die Drogen. Ach ja, vor allem ist es starkes Zeug dann irgendwie, das stimmt ja, das ist ja so ein Zuchtgras oder so. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass man irgendwie süchtig von wird. Ist auch nicht mehr nötig, ne? Ja, Ebola. Ja, verzeihung, ich war kurz gemutet. Da kommen wir wieder mal zum Kongo. Also ich verfolge den Kongo ja im Moment nicht nur wegen den Wahlen. Es sind übrigens immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt von der Wahl. Nur so nebenbei, aber egal. Ja. Über 600 Tote durch Ebola, hatte ich ja schon gesagt. Zweithöchster Fall heißt, das UN-Mandat, das UN-Statut, dass es untersucht wird, wird getriggert. Es wird wohl im April darüber entschieden, ob sich der Sicherheitsrat damit beschäftigen muss oder nicht. Aber jetzt erstmal, was hat sich geändert? Ja, es hat sich geändert, dass es jetzt nicht nur auf dem Land ist, sondern es gibt... Dieser Artikel ist jetzt schon wieder ein paar Tage alt. Also da gab es denn die ersten Fälle in Bumia, was eine Millionenstadt ist. Ich glaube, die drittgrößte Stadt des Landes. Ja, mittlerweile gibt es auch in anderen Großstädten Fälle. Und das Problem ist, dass sich die Krankheit einfach in Großstädten sehr viel schneller ausbreiten kann, einfach wegen der Bevölkerungsdichte, einfach logisch, als auf dem Land. Das heißt, wir haben jetzt Fälle von 600. Ich hatte es ja schon gesagt, der stärkste, der größte Ausnahmefall eine Ebola-Epidemie, da gab es insgesamt 11.000 Tote bei, mit über 30.000 Infizierten, glaube ich. Und ja, da war es halt auch genauso, dass sobald halt die ersten Großstädte betroffen wurden, sind halt die Zahlen aus dem 100er-Bereich schnell in die 1000er-Bereiche hochgeschnellt. Und ja, also mir schwant da nichts Gutes für Kongo. Und ja, da wird sich jetzt mal zeigen, ob es da ein bisschen Fortschritt gegeben hat. Ja, ob das schneller eingedämmt werden kann. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ansonsten werden wir da nicht sehr schöne Bilder erleben in den nächsten Monaten. Vor allem, wenn die wärmere Jahreszeit halt auch da beginnt. So, ja. Ja. Ich gehe mit nach Haiti. Haiti möchte ich auch nochmal im Venezuela-Kontext behandeln. In Haiti gibt es auch eine absolute Regierungskrise und die steht auch damit zusammen, im Zusammenhang, dass halt gewisse Rohstoffhandel mit Venezuela abseits von dem internationalen Markt betrieben wurden, um halt Öl von Venezuela zu bekommen. Weil Haiti einfach ein absolut gebeuteltes Land ist. Die haben sich einfach immer noch nicht erholt. Trotz der Milliardengelder, die nach Haiti gezahlt wurden, die aber nie in Haiti angekommen sind. Anderes Thema. Aber die sind halt im Endeffekt so, die standen so mit dem Rücken an der Wand, dass die, um ihre Infrastruktur irgendwie aufrechterhalten zu können, halt irgendwie illegal von Venezuela Öl kaufen mussten. Und Venezuela war halt auch, in der Situation, dass sie sich auch darauf eingelassen haben, weil die auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, und über diesen Skandal gibt es jetzt eine Regierungskrise in Haiti. Zudem gibt es halt sehr viele venezuelanische Flüchtlinge in Haiti und sehr viele Ressentiments gegen die. Und ja, die Venezuela-Krise, auch wenn es jetzt nicht sehr viele neue Nachrichten aus Venezuela gibt im Moment, zeigt es einfach, die ganze Region wird dadurch total geschädigt, nachhaltig und ja. So viel einfach dazu. Kurz zu Haiti. Das ist auch Sozialisten da, oder was? In Haiti? Das ist schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen. Ja, also ich muss dazu auch sagen, der aktuelle Regierungschef ist mir nicht so ganz geläufig. Ich hatte noch im Hintergrund, im Hinterkopf, dass der letzte Regierungschef sehr kritisch war gegenüber der ganzen Spendenaffäre, wo ja auch Bush und Clinton sehr stark eine Rolle gespielt haben. Und dass das sehr positiv war und dass der sehr populistisch war und dementsprechend auch kritisiert wurde. Und ja, also ich muss gestehen, ich habe das jetzt nicht so ganz verfolgt, weil Venezuela halt wirklich alles andere überschattet im Moment in der Region. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, zum Abschluss nochmal ein anderes Thema, ganz anderes Thema, und zwar ist mir das gestern untergekommen, dass hier der Top Heads in Champagne, das war ein YouTuber, der auch in der Gamergate-Zeit angefangen hat, glaube ich auch, auf jeden Fall ziemlich viele Videos gemacht hatte und auch als einer der ersten von den Leuten auch sein Gesicht gezeigt hat in den Videos. Und also das war ein Deutscher aus Berlin, glaube ich, der aber seit Jahren mit seiner Frau in Australien lebt. Seine Frau ist, glaube ich, Engländerin. Und der hat halt so einen Kanal mit Let's Plays und irgendwelchen Kommentaren zu, ja, Gesellschaftskram, Gaming-Zeug, Filmen und so. Größtenteils eben drüber aufregen, über die, sowas, was wir halt auch machen, über die komischen Auswüchse von irgendwelchen Aktivisten. Wir hatten ja auch mal eingeladen damals, als wir noch der Gamergate-Livestream waren, da gab aber irgendwie ein Missverständnis von der Uhrzeit mit ihm in Australien oder so, weswegen er dann damals nicht bei uns mitgemacht hat, aber ja, auf jeden Fall wurde jetzt sein YouTube-Kanal gelöscht wegen Hate Speech, ganz merkwürdige Sache. Und können wir eigentlich mal fragen, ob er nicht mal vorbeikommen will? Ja, meinetwegen gerne, wie gesagt, es ist halt ein bisschen schwierig, weil 8 Uhr, 18 Uhr abends auf dem Sonntag ist bei ihm halt irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Morgen um 3 oder so. Da könnte man ja auch mal irgendwie schauen, ob man was findet und was aufzeichnen. Also, fände ich interessant. Könnte man mal gucken. Ja. Und dem auch eine Plattform bieten, halt gerade wieder. So ein bisschen. Ja, ich glaube, er kannte auch noch ein paar aus der englischen Szene. Also, ich rechne eigentlich damit, dass irgendwelche Sargons und so demnächst sowieso ein Video darüber machen werden. Aber. Okay. Ja, aber gerade halt auch mit dem Vorteil, dass er halt Deutsch spricht, fand ich es interessant. Ja, also generell können wir uns auf jeden Fall mal mit ihm unterhalten, ja. Wie gesagt, wollten wir eh ja, schon mal, aber... Er war schon ziemlich grafisch bei den Ausdrücken und so, ne? Ich meine, ich mich zu erinnern, es ist länger her, seit ich was von ihm gesehen habe, muss ich sagen. Echt? Hatte ich eigentlich nicht so das Gefühl, aber vielleicht stört mich das auch einfach nicht so. Okay. Weiß nicht, ob das YouTube das damit begründet oder was, aber... Ich meine, dieses offensive direkte Löschen, das ist ja eine Sache, da kannst du dann irgendwie wenigstens mit umgehen. Aber ich habe letzte Tage irgendwie gesehen, dass jetzt auch wieder die Suchfunktion so angepasst wurde. Und ich habe es auch selber festgestellt, der Kollege von FMD-TV oder so hat das gezeigt, dass zum Beispiel der Suche nach Klimascheiß, oder ich hatte jetzt nach dem blöden 23-Zeug mal gesucht, ich habe mich für was Bestimmtes interessiert. Und da kriegst du, egal was du da einstellst, ob du jetzt aktuelle Suche möchtest, also die letzte Woche oder letzte Stunde oder sonst was, du kriegst immer das gleiche Suchergebnis. Werden dir immer Videos angezeigt, die uralt sind und so weiter, weil sie dann eben angeblich passen zu dem Thema, aber nur bei bestimmten Suchworten. YouTube hat doch gesagt, die wollen gegen so Verschwörungstheorien. Ja, sie tun es. Erde und sowas soll halt irgendwie mit Dokus. Ja, nur ich habe gedacht, die Suchfunktion ist kaputt. Wenn sie jetzt ein anderes Suchergebnis einspielen, das dann irgendwie nach den Kriterien, also den Kriterien wenigstens entspricht, die man eingestellt hat, dann ist es dann vielleicht noch okay, dann merkt man es halt nicht oder so, aber. Das finde ich ganz schön krass. Ja, ja das gut, ist das so. Ist ja auch so alt wie das YouTube, diese komischen Glitches, ne? Wo man immer nicht weiß, ob die. Ja genau, ich war schon drauf und dran, eine E-Mail zu schreiben, da ist was kaputt bei euch oder so. Das Glitches ist so. Sind oder nicht. Weil die hatten ja auch dieses komische Ding, wo wir uns gerade irgendwie richtig beim Bundestag aufgeregt hatten und danach ließ sich dieses Video gar nicht mehr aufrufen. Nur noch irgendwie in der 340p-Variante oder so, oder 360 sind es, glaube ich. Komisch. Ja, merkwürdiges Zeug. Da kommt man auch ins Grübeln, aber es kann natürlich auch alles technische Probleme sein, man weiß es halt nicht. Ne? Ja, das ist wie mit Twitter, wo du angeblich nirgendwo gefiltert wirst, aber trotzdem keine Reichweite mehr hast. Hm. Das ist ganz, das sind alles Fehler in der Matrix, das passiert. Ja, das waren die Weltraumaffen, gesendet aus einem improvisierten, aus einer improvisierten Webregie. Bis nächste Woche. So, wir versuchen jetzt nochmal kurz, ob Herr Voss jetzt vielleicht uns hört. Herr Voss? Herr Voss? Ja, dann bleibt mir nur noch euch in den Wald zu schicken. Kauft das Buch Blank Slate von Steven Pinker. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet und den ganzen anderen Kram. Genau, das soll ich gendern. Genau. Geht in den Wald, das Wetter ist so schön. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, Leute. Sagt keiner mehr Kulturmarxismus? Der schöne Abend.